from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 84 an einem in Düsseldorf sonnigen Sonntagvormittag. Es hat heute Nacht ein bisschen geschneit, richtig liegen bleiben tut's nicht, aber es ist auf jeden Fall ordentlich knackig kalt. Die Folge wird wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Checkt die aus auf basket.de und auf Facebook. Ja, B-Win reibt sich wieder die Hände. Wir haben nämlich gerade bemerkt, dass ich zum Super Bowl in Deutschland sein werde. Oh, und yeah. Wir den dann gemeinsam schauen. Wir müssen hoffen, dass kleiner Shoutout an deinen Buddy unsere Freunde nicht wieder einpennen mitten in der Nacht. Und ja, dass es ein gutes Game gibt, damit wir viel rumschreien. Da fällt mir was ein. Weißt du, was wir letztes Mal gemacht haben? Wir haben doch immer so 20 oder 50 Cent gewettet auf die nächste Sache, die passiert. Also auch, ob das nächste Mal irgend so ein Redneck-Amerikaner im TV-Bild gezeigt wird oder so. Oder irgendwie sowas. Da haben wir doch immer so um Kleingeld die ganze Zeit gewettet. Ja. Geil, das machen wir auf jeden Fall wieder. Ja, schön, freue ich mich drauf. Wird cool. Ihr könnt es mir zum Glück nicht spoilen, haha, weil A gibt's die rote Firewall und B wird das erst später abgeloadet, aber ich gehe gleich zu einem Buddy und gönne mir das Divisional Game oder eines der Divisional Games als Replay. Es gibt ja häufig so Crossover, wenn jemand an American Sports interessiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist. Ich denke, König Fußball spielt da bei einigen von euch auch noch eine Rolle. Das ist bei mir echt wirklich arg zurückgegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das letzte Fußballspiel, das ich gesehen habe, war in der Europameisterschaft. Da bleibt jetzt echt nicht mehr wirklich Zeit für. Also wenn man da mal ins Stadion geht oder mal sich masochistisch die Fortuna geben möchte aus Düsseldorf, dann ist das okay. Aber ich setze mich jetzt echt nicht am Wochenende hin und muss irgendwie 90 Minuten 0-0 angucken. Nee, ist bei mir aber ganz ehrlich auch so, die EM, weil es einfach auch zwischenzeitlich ein bisschen zu viel war, hat mir echt so die Lust am Fußball genommen. Ich meine, Basketball ist sowieso das, was mich sportnewstechnisch eigentlich jeden Tag beschäftigt. Fußball wirklich sehr ausgewählt. Das ist dann mal ein cooles Champions League Spiel, das ist mal ein Live-Spiel im Stadion von Fortuna, aber das ist echt stark zurückgegangen in den letzten Jahren. Und ich meine, Football läuft halt am Wochenende auch hier in Deutschland zu einer einigermaßen fanfreundlichen Zeit. Und deswegen sind irgendwie andere Sachen wichtiger geworden. Ja, aber vielleicht in Richtung Pott. Was wird euch heute erwarten? Wir gehen wieder ein bisschen durch die Liga, haben aber ein paar ganz, ganz coole Sachen. Müssen wir gucken, ob wir da vielleicht sogar noch einen Soundbite für finden. Denn es gibt, Trommelwirbel, die großartige Wiederkehr der Klippe. Yes. Dazu dann später mehr. Das machen wir, bevor wir das Team adoptieren, die Utah Jazz. Ich freue mich einen Ast. Die Utah Jazz sind sicherlich so mein geheimes oder weniger geheimes Lieblingsteam und ich glaube, dass du da auch einige Spieler hast, die du ganz gerne anschaust und verfolgst. Insbesondere George Hill hat es uns im Prinzip seit Jahren angetan, egal wo er ist. Da freuen wir uns, glaube ich, beide drauf. Da nehmen wir uns genug Zeit für. Und vorher gibt's noch allerlei News. Du wolltest mit mir über das All-Star-Voting sprechen, genau. So ein bisschen das Prozedere. Ich habe noch ein kleines Schmankerl zum Schmunzeln. Also es gibt jede Menge Dinge, die basketballtechnisch interessant sind. Und auch darüber hinaus gibt's, glaube ich, ein Nugget. Du wolltest ganz am Ende noch was thematisieren. Genau. Ja, das sparen wir uns alles fürs Ende auf. Wie gesagt, Utah, da hast du vor allem oder wir ja auch keinen Hehl draus gemacht, dass wir es schon schön fänden, im Hinblick darauf auch mal ein Team zu besprechen, worüber wir fast ausschließlich positiv sprechen können, dass wir gerne die Utah Jazz haben. Vielen Dank dafür, dass ihr das auch so entsprechend gewotet habt. Also, wir werden jetzt mal wieder anfangen mit einem kleinen Roundup durch die Liga und zuerst ein paar Teams besprechen, die so ein bisschen die Kurve gekriegt haben in den letzten Wochen und so ein paar, die aus der Kurve rausgeflogen sind und den Bremspunkt vielleicht ein bisschen verpasst haben. Absolut. Damit gehen wir vielleicht dann auch schon zu den Washington Wizards. Wenn wir mal in den Osten blicken, gibt es da einige Teams, vornehmlich die Wizards und die Atlanta Hawks, die sehr gute Runs hingelegt haben und jetzt in einer ziemlich engen Eastern Conference wieder recht weit oben mit dabei sind, vor allem was so die Playoff-Ränge 3 bis 6 betrifft, wird das sicherlich ein ziemlich heißes Rennen im Osten. Phil, jetzt bist du weg. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, jetzt warst du gerade weg. Sag mal was. Nein, ich habe so eloquent nicht ausgedrückt. Scheiße. Ja, dann nochmal. Ja. Hässlich. Bist du schon auf Aufnahme? Ja, ich nehme wieder auf. Fang an, wann du möchtest. Oh nein. Ich hab mich so eloquent ausgedrückt, schön. Können wir gerne mit reinnehmen. Ja. Na gut, dann leg ich wieder los. Mal sehen, ob ich das wieder zusammen klabaustert bekomme. Ja. Ja, nicht so ehrlich gesagt, die Atlanta Hawks. Die haben ja sich schon ein bisschen in eine andere Richtung bewegt mit dem Abgang von Al Horford, der Wiederkehr von Dwight Howard und dann der Staffelstabübergabe zu Dennis Schröder auf der 1. Gab es da natürlich einige Positionen, die sich sehr grundlegend verändert haben, aber ich muss sagen, das ist ein bisschen was anderes als, wie schon erwähnt, bei den Washington Wizards. Da ist der Kader doch ein bisschen kongruenter und ich bin da nicht so sehr überrascht, dass sie die Kurve bekommen haben und jetzt eben wesentlich besser dastehen als noch vor 2-3 Wochen. Das hast du sehr schön gesagt. ja, geht mir ähnlich. Also eigentlich war ich eher überrascht, dass die Atlanta Hawks so schlecht gestartet sind oder teilweise so einen schlechten Run hingelegt haben. Insofern finde ich das auch nicht so großartig überraschend, dass sie jetzt ihre Kurve wieder gekriegt haben. Bei Atlanta war es jetzt so, dass in den letzten Wochen dann so ein paar Gerüchte aufkamen, ob jetzt Millsap auf den Trademark kommt oder nicht. Und ich glaube, wenn man den Medienberichten Glauben schenken darf, dass sich die Atlanta Hawks doch dazu entschieden haben, die Saison nicht abzuschenken und ihren Star abzugeben, sondern versuchen eben im Playoff-Rennen da eine ganz gute Position hinzulegen. Bei den Washington Wizards ist es ein bisschen anders. Da bin ich nicht so sehr überrascht, dass das jetzt nicht läuft. Wir hatten vor der Saison schon so ein paar Mausefallen ausgemacht, an denen das Team vielleicht scheitern könnte. Das ist einmal die Minutes Restriction und der Glaskörper von Bradley Beal. Wenn es so Nächte sind wie gestern zum Beispiel, dass beide fit sind, also der Backcourt mit John Wall und Bradley Beal zusammen, dann gehören sie zu den Besten der Liga. Aber das ist leider oft nur einmal die Woche der Fall und die anderen beiden Spiele in der Woche werden dann doch irgendwie regelmäßig abgeschenkt. Und dazu ist die Tiefe des Kaders eigentlich, wie du schon gesagt hast, nicht so sehr berühmt. Also Gott hat eher unterdurchschnittlicher Rollenspieler für mich mittlerweile. Dann der Morris Trade, weiß ich nicht, ob der sich bislang so ausgezahlt hat. Otto Porter, ja, ein bisschen Upside, aber jetzt auch nicht irgendwie die absoluten Granatensaison hingelegt. Also am Ende des Tages ist es für mich auch eher überraschend gewesen, dass Atlanta so schlecht war, als dass Washington jetzt schlecht ist. First-Rounder abgegeben für McKeith. Du sagst es, wenn man das mit Marcus Morris in Detroit vergleicht, echt überraschend, wie viel unterschiedlicher die beiden Twins bewertet worden sind. Marcus Morris gab's für lau, weil die Phoenix Suns dachten, sie hätten eine Chance zu LaMarcus Aldridge oder für LaMarcus Aldridge in der Free Agency vor anderthalb Jahren. Während man eben aus Washingtoner Sicht da wahrscheinlich den Trade eher verloren hat. Das ist ein bisschen viel. Man hat Kelly Oubre gehabt und der ist jetzt seit anderthalb Jahren im Prinzip so ein bisschen gehandcuffed worden, wie es im Englischen so schön heißt. Otto Porter hat sicherlich einen großen Sprung nach vorne gemacht. Ich glaube, als Bass darf da jetzt nicht mehr gelten. Nee. In einem der sicherlich schlechteren, wenn nicht schlechtesten Draft der letzten 10 Jahre. Trotzdem solider Rollenspieler, nur du hast es erwähnt, wenn du dann irgendwie auf Jason Smith oder sowas dann den notorischen Rollenspieler zurückgreifen musst, dann ist das nicht sonderlich gut. Und ich glaube, dass das sicherlich auch ein Team ist, was am ehesten sich nicht unbedingt da oben in den oberen Playoff-Regionen halt halten kann im Osten. Gucken wir vielleicht nochmal in den Westen. Ja. Wir werden ja ein Team up and coming besprechen. Die Utah Jazz hat eine gute Woche. Ich würde tatsächlich gerne nochmal so ein bisschen über die schlechtesten Teams der Liga sprechen. Das ist nicht ganz so attraktiv, aber zwei Teams würde ich da hervorheben und das sind die Miami Heat und die Phoenix Suns. Die Phoenix Suns hatten ein Spiel in Mexiko bestritten gegen die Mavs und anschließend noch ein weiteres Spiel gegen die Spurs, was sie sogar gewinnen konnten. Beides in Mexiko statt, beides mit Devin Booker als Hauptakteur mit 39 Punkten jeweils. Ich muss dazu sagen, das trügt immer so ein bisschen. Wir haben da eine kleine Diskussion drüber gehabt, als wir über die, ich kann das jetzt halb professionell nochmal anteasern, die Top 20 besten Prospects unter 23 Jahren gesprochen haben. Ab Platz 10? Ab Platz 10, ja, ziemlich viele Sternchen, die wir dann damit anhängen müssen. Aber das war eine interessante Diskussion und da habe ich ein bisschen den Sprung vom Bandwagon gewagt, von Devin Bookers Bandwagon, der ja weniger schnell durch die Wüste fährt. Genug der Metaphern. Devin Booker ist nicht der kompletteste Spieler. Er ist sehr, sehr abhängig davon, dass man ihn eher so einsetzt wie ein Klay Thompson in Golden State und das wird einfach momentan nicht konsequent gemacht bei Phoenix. Da wird ihm der Ball gegeben und gesagt, okay, du bekommst 18 Shot Attempts und mach jetzt ein bisschen was Iso-Play. Das ist nicht das Spiel und vielleicht auch wird nie das Spiel sein von Devin Booker. Jedenfalls ist es definitiv nicht seiner Spielanlage gerecht, die er jetzt hat. Und das ist einer der Gründe, wieso die Phoenix Suns wieder so ein Trümmerhaufen sind dieses Jahr. Und das vielleicht der letzte Punkt dazu meinerseits. Man hat ganz schön sehen können in dem Spiel von Dallas gegen Phoenix, was ja so ein bisschen ein Spiel um die rote Laterne war, wie unterschiedlich die Kulturen doch in beiden Vereinen sind. Das Talentlevel ist ein ganz anderes. Phoenix ist gespickt mit jungen Talenten. Dallas, ich sag einfach mal bescheiden, hat nicht das Glück, so viel Talent zu haben, aber die Kultur ist eine andere. Dirk hat mit Ach und Krach Dunking hingelegt und die ganze Bank ist aufgesprungen, ist ausgerastet, hat Spaß gehabt. Und du siehst wirklich, dass alle in der Franchise wissen, okay, dieses Jahr ist scheiße und wird auch nicht sonderlich viel besser werden, aber dann greift man halt nächstes Jahr wieder an und versucht 45 Spiele zu gewinnen, während das bei Phoenix halt wirklich so ist, okay, ja, kriege ich jetzt meine 15 Shot Attempts oder klaut TJ Warren jetzt vielleicht irgendwie Marquise Chris irgendwie den Ball, um selber Dribble Pull-Up hochzuwerfen und das sieht alles wirklich ganz, ganz anders aus und da ist der Eye-Test ziemlich, ziemlich schlecht, was die Phoenix Suns betrifft. Ja, Devin Booker und Klay Thompson finde ich einen super Vergleich. Also ich glaube, Devin Booker ist auch, ich hatte ihn ein bisschen höher damals in unserer Prospect-Liste gerankt. Er ist aber vielleicht außerhalb von Klay Thompson könnte man so jemand wie J.R. Smith vielleicht noch nennen, der unheimlich heiß laufen kann, wenn er den guten Tag erwischt hat, aber dir auch wirklich die absolutes Kopfzerbrechen bereiten kann, wenn er das nicht tut. Und das tut er leider jetzt am Anfang seiner Karriere immer noch mehr, als dass er dann die guten Tage erwischt. Wenn er in Phoenix gezwungen wird oder andersrum, wenn er die Aufgabe kriegt, selber zu kreieren, dann kommen da unheimlich viele schlecht genommene contested Schüsse bei raus, die dann auch resultieren in einer schlechten Wurfquote am Ende des Tages. Aber wenn er den Ball frei rausgespielt mal kriegt durch irgendwie einen Cut oder einen Drive von Eric Bledsoe oder Brandon Knight oder wem auch immer, dann sitzen die Dinger eigentlich wirklich relativ regelmäßig und vielleicht muss man gucken, dass man ihm die Aufgabe des Schusskreierens so ein bisschen abnimmt und ihn eher so als Spot-Up-Shooter einsetzt, weil ich glaube, da kann er schon sich zu den Besseren in der Liga entwickeln. Ja. Du hast es gesagt, J.R. Smith ist vielleicht so ein bisschen das Worst-Case-Szenario für ihn, was die Karriere-Projektion betrifft und Klay Thompson eher das Best-Case-Szenario. Das wird sicherlich interessant sein, abzuwarten oder zu sehen, wie er sich entwickelt. Fakt ist, dass mit dem Coach wie Earl Watson das wahrscheinlich eher nicht so in die richtige Richtung läuft, aber das ist eine Sache, die in Arizona entschieden werden muss. Das andere Team, die Miami Heat, interessant, Justice Winslow ist für die Saison raus. Ja. Mittlerweile ist es im Prinzip echt nur noch ein Team voller Journeymen. Wayne Ellington, Ballard Dreier, James Johnson verteilt mit Nectar 2 Assists und der Franchise-Spieler lautet auf einen Center-Namen, der selber schon seinerseits 27 ist. Meinst du, dass das so die richtige Entwicklung ist und man jetzt einfach wirklich sagt, okay, scheiß drauf, ein Jahr tanken, oder ist das einfach irgendwie jetzt das Ergebnis von, man hat Wade einfach ziehen lassen und setzt auf jüngere Spieler, die sich erst entwickeln müssen, oder war es grundlegend ein Mix schlechter Entscheidungen? Ja. South Beach. Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch so ein bisschen die logische Konsequenz daraus, dass das hat man schon ganz oft gesehen, wenn eine Ära zu Ende geht, so wie die der Big Three in Miami, was ja noch nicht so lange her ist, dann folgen da ja danach erstmal relativ dünne Jahre. Das ist ja bei anderen Teams auch schon so gewesen. Jetzt ist es aber in Miami, glaube ich, so, dass es wirklich die so ein Mix ist aus Verkettung von unglücklichen Umständen, wie zum Beispiel die Krankheit von Chris Bosh, plus schlechte Entscheidungen wie Dwayne Wade als Franchise-Spieler ziehen zu lassen und davor noch die Entscheidung, quasi die Zukunft wegzugeben, um Goran Dragic zu holen. Das alles zusammen spielt dann, glaube ich, irgendwie mit rein, dass es jetzt auch nicht so richtig klar ist, was man machen sollte. Also man hat eigentlich noch zu viele gestandene gute Spieler wie Goran Dragic oder Hassan Whiteside im Team, um wirklich richtig tanken zu können. Wird sich zeigen, ob Dragic die nach der Trade-Deadline weiterhin das Trikot der Miami Heat tragen wird. Und auf der anderen Seite hat man nicht genug Potenzial an jungen Spielern, um wirklich ein Rebuild jetzt schon einläuten zu können. Plus, nicht in diesem Jahr, aber dann in den nächsten Jahren fehlen halt die entsprechenden Picks dafür. Also das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, jetzt die Entscheidung zu treffen, ob richtig schlecht oder, wie es Pat Riley in der Vergangenheit ja oft gemacht hat, durch ein, zwei Moves dann wieder in den Contender-Kreis aufzurücken. Ja, ich glaube, dass es schon ein paar Pieces gibt eben, gerade im Backcourt finde ich, sieht das ganz ganz gut aus. Tyler Johnson ist ein Spieler, den ich ehrlich gesagt mag als Guard, durchaus athletisch und hat auch einen ganz guten Blick als Combo Guard für den Spielaufbau. Das gefällt mir ganz gut. Josh Richardson sicherlich auch ein Spieler, auf den man aufbauen kann. Auf der 2 eher so ein Prototyp-Spieler des 3D-Spielers, Spielertyps, der eben den Dreier auch sicher versenken kann. Ich glaube, das sind schon Sachen, die sehr positiv sind. Hassan Whiteside sehe ich jetzt nicht ganz so positiv. Weniger was das Spiel dieses Jahr betrifft, sondern eher die Perspektive. Ich glaube, dass der fertige Spieler ist, den wir jetzt sehen, was ja an für sich nicht schlimm ist, aber ihm einen Max-Vertrag zu geben und vielleicht die Schlüssel zur Franchise ist meiner Ansicht nach vom Charakter her definitiv die falsche Entscheidung. Das sieht man dann auch, was diese Intangibles betrifft, Leadership und so weiter. Das sind, glaube ich, alles Faktoren, die dann eben dazu beitragen, dass Miami so schlecht dasteht. Ja, ich glaube, vieles wird einfach davon abhängig sein, von der Geduld von Pat Riley tatsächlich. Ob er sagt, ich opfer jetzt 2, 3 Jahre, um junge Spieler nach vorne zu bringen und dann wieder ein Team aufzubauen. Oder ob es die Wiederholung der Moves der Vergangenheit sind, dass er versucht. Und ich meine, da hat er natürlich auch irgendwie in seinem Lebenslauf den ein oder anderen spektakulären Trade oder das Signing hingelegt. Vielleicht irgendwie doch aus der Zauberkiste aus dem Zylinder dann doch einen Hasen oder eine Taube zu ziehen, mit der keiner gerechnet hätte. Das gucken wir mal. Ja. Einen Punkt hätte ich noch, bevor du weiter atmest oder während du durchatmest, springe ich nochmal schnell dazwischen. Joel Embiid, 20 Punkte, 8 straight Games, alle weniger als 30 Minuten. Frage an dich und vielleicht eine impromptu Kurzanalyse. Wie real ist der Hype? Der ist extrem real, glaube ich. Yes. Also ich glaube auch gar nicht, dass das unbedingt so ein Hype ist. Ich glaube, die ganze Liga freut sich darauf, dass er die Erwartungen, die man in ihn gelegt hat, erfüllt, wenn nicht sogar teilweise noch übertrifft. Ich bin eigentlich erstmal glücklich, dass Joel Embiid nicht verletzt ist und deswegen finde ich es auch richtig, ihn nicht viel spielen zu lassen. Also er sitzt die zweiten Nächte von Back-to-Backs und wenn er denn auf dem Platz ist, dann macht er einfach total viel Spaß. Ich muss aber sagen, ich habe ihn in dem Spiel gegen die Knicks gesehen, was Philadelphia dann im Buzzer am Ende gewonnen hat. Ich finde, teilweise läuft er jetzt schon in seinen jungen Jahren recht, also wie ein alter Mann übers Spielfeld. Das macht natürlich irgendwie seine Physik schluffig. Irgendwie schluffig und auch so gebrechlich. Irgendwie sieht so ein bisschen so aus, als hätte er irgendwie Schmerzen im Ischias und so, ist schon so ein bisschen gekrümmt. Also er sieht nicht aus, als würde er, sein Körper sieht nicht aus wie der seines Alters entsprechend. Und das macht mir vielleicht so ein bisschen Sorge, dass die Verletzungsmisere doch irgendwie so ein bisschen wie ein roter Faden sich durch seine Karriere ziehen wird. Weil wenn man andere Jungs in der Größe, in dem Alter sieht, wie Karl Anthony Towns oder Porzingis oder Jokic oder wen auch immer, die laufen einfach viel fitter und agiler über den Platz als er. Aber vielleicht sollte man ihm jetzt auch erstmal das erste Jahr NBA gönnen und gucken, wie es im zweiten Jahr aussieht. Aber generell auf deine Frage hin, lange Rede, kurzer Sinn, nein, ich finde das überhaupt kein Hype. Wenn er fit bleibt, dann wird er einer der besten Big Men der Liga, worauf können wir uns alle freuen. Ist jetzt für mich die absolut ideale Situation, einfach mal zwei Wörter zu nennen, die ich immer schon mal einfach einwerfen wollte, ohne jegliches jeglichen Grund, aber einige von euch werden einfach nur Fragen gucken, andere werden schmunzeln. Ich sage einfach jetzt mal Plantar Fasciitis. Gesundheit. Hat gar keinen Grund und überhaupt gar keinen Zusammenhang zu Joel Embiid, aber kann man auch einfach mal sagen. Ich denke, man sollte häufiger auch mal zu seinem Chef Plantar Fasciitis sagen. Das sind so Sachen, die den Alltag ein bisschen besser machen. Ja. Je nachdem, ob der Chef weiß, worüber ihr redet, kann das aber auch zu einer Abmahnung führen. Ja. Das kann man aber auch dann im Feedbackgespräch immer sehr gern sagen. Also wenn ihr irgendwie Leute habt, die für euch arbeiten, dann könnt ihr einfach mal sagen, also in den Tagen, manche Tage kommst du ins Office und es sieht sehr danach aus, als hättest du Plantar Fasciitis. Ja, oder nennen wir drei Gründe, warum du denn mehr Gehalt kriegen solltest. Ja, der eine ist, ich mache einen guten Job, der andere ist irgendwie, ich bilde hier ein paar Auszubildende aus und der dritte ist Plantar Fasciitis. So. Das, ja. Generell sollte man es häufiger sagen. Du hast allerdings jetzt auch einen Namen genannt, bei dem bei mir im Prinzip direkt alle Alarmglocken angehen. Hier, ich habe technisch versiert, wie ich bin, so eine Glocke gebaut, die immer, wenn ein Wort genannt wird, rot leuchtet. Weißt du, wie so eine Feuerwehrleuchte im Prinzip und die dreht sich gerade im Kreis. Ja, ich weiß, auf welches Wort rot. Das ist. Und welches ist es? Jokic. Ja, genau, du hast es sogar raten. Liebe Hörer, wir kennen uns offensichtlich ganz gut, wir machen das schon seit 84 Folgen und auch wenn Nikola Jokic noch nicht so lange in der Liga ist, ist das eine Sache, wo ich mich wirklich diebisch drüber freue. Nicht zuletzt natürlich, weil Marius absolut clever genug war, mir Clint Capella abzunehmen und mir dafür Nikola Jokic in seinem Team zu traden und ich mir einen Ast freue, wenn ich Denver anschaue. Mir geht's generell recht gut, Plantar Fasciitis. Ja, wir wollten ja über die Klippe sprechen, ne? Damit wir, ich möchte ehrlich gesagt nicht mehr über Jokic sprechen. Also ja, doch eigentlich schon, aber dass du immer wieder diesen Trade aus der Mottenkiste holst. Mann, das war am Anfang der Saison und ich brauchte unbedingt Rebounding. Und Capella wäre da irgendwie eine ganz gute Maßnahme gewesen, dann hat Nurkic auch, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr darüber zu reden, Mann, das fuckt mich so ab, ey, das war so ein Rookie-Mistake, das gibt's überhaupt nicht und jeden Tag sehe ich dich durch den WhatsApp-Chat grinsen und bei jedem Boxscore muss ich wieder damit leben, dass er irgendwie genauso viel Assists wie James Harden auflegt, Mann, das darf einfach nicht wahr sein. Scheiße. Würdest du, eine Frage, würdest du Embiid über Jokic nehmen und wir müssen natürlich jetzt nicht nur sportlich das sehen, sondern auch was die Verletzung betrifft. Also du würdest es trotzdem machen. Trotzdem, ich glaube trotzdem. Also ich glaube, man muss dann auch irgendwie ein bisschen Risiko gehen in dem Aufbauen, in dem Aufbauen einer neuen Franchise. Du könntest ja jetzt schon sagen, oh, Porzingis hat 5 Spiele mit Achillesproblemen draußen gesessen. Ist der jetzt überhaupt noch wert, da drauf zu setzen oder ist das nicht auch schon rotes Tuch am Horizont? Ich würde trotzdem immer mit der Ceiling gehen und im Zweifel wird man dann halt echt enttäuscht, aber wenn es gut geht, dann macht genau das den Unterschied zwischen Championship-Teams und Nicht-Championship-Teams, glaube ich. Ja, das stimmt, die Ceiling ist wesentlich höher. Was nicht heißt, dass man mit Jokic als einer der besten Spieler in deinem Team in der Zukunft keine Championship gewinnen kann, aber ich glaube, Embiid ist da doch noch ein Stückchen krasser. Ja, vielleicht da noch zwei Sätze zu, weil ich das Spiel der Pacers gegen die Nuggets geguckt habe, das in London stattfand. Ich weiß nicht, ob vielleicht jemand von euch da auch am Start war. Du bist ja ein gern gesehener Gast in London zu den NBA Global Games. Warst schon ein paar Mal dort. Ich war mal hier bei einem Preseason-Spiel in Shanghai. Aber ich glaube, das ist schon immer ziemlich cool in London und da hat dann dementsprechend Jokic auch groß aufgespielt, hat Miles Turner und Grund und Boden performt. Und auch wenn das die Boxscore manchmal nicht zeigt, also er hat ja durchaus irgendwie so 12-7-5 Spiele, was auch schon gut ist, aber wenn man sich wirklich mal 48 Minuten ein Spiel von Denver anguckt, dann sieht man einfach, wie um Längen Nikola Jokic der versierteste und beste Offensivspieler des gesamten Kaders ja, und häufig des gesamten Kaders. Ja, sehr gut, Mann. Weißt du, es geht ja gar nicht jetzt gerade darum, sondern ich sag jetzt einfach nur, dass er wirklich einfach so verdammt versiert ist. Weißt du, was ich gerade gedacht habe, wo du meintest, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Kennst du das auf Hochzeiten, wenn man eingeladen ist, dass da oft dieses Spiel ist, wo sich der Bräutigam und die Braut Rücken an Rücken setzen? Und dann irgendwie so Fragen beantworten müssen, so, ja, wer hat bei euch zu Hause die Hosen an und bla, und dann hebt der eine seinen Schuh und der andere und all so ein Scheiß, so nach dem Motto, wer kennt sich besser. Ich glaube, wir hätten eine ganz gute Chance, wenn wir das beide basketballtechnisch machen würden, wenn man voraussagen müsste, was der andere sagt, wäre mir, glaube ich, gar nicht so schlecht, kann ich mir vorstellen. Das stimmt. Ja, zu Recht eine Lobeshymne auf Nikola Jokic und dementsprechend auch meine unsäglichen Missgeschicke als NBA General Manager meines Fantasy-Teams. Aber dann kommen wir doch zu einer sehr beliebten Kategorie aus der Vergangenheit, die wir das ein oder andere Mal schon gezogen haben und heute gerne wieder machen würden. Das ist die Klippe. Yeah! Möchtest du noch mal sagen, worum es genau geht? Gerne. Die Klippe ist ein Feature, das wir letztes Jahr gemacht haben. Ich glaube, wir haben doch einige Male schon die Klippe gemacht, ja, auch in der Offseason mal, und haben Spieler rausgenommen, wo wir antizipieren, dass da ein Leistungsabfall kommt, der, wie der Name schon verrät, mehr oder minder dramatisch ist. Und da wollen wir aber eher Spieler nehmen, jetzt weniger die Tony Parkers der Liga, die schon merklich abgebaut haben in der letzten Zeit, sondern eher Spieler, die wir vielleicht identifizieren als auf dem Zenit ihres Könnens, beziehungsweise schon leicht nach unten zeigend, wo es dann eben, was die Value betrifft, deutlich nach unten zeigend wird. Das muss jetzt nicht heißen, dass dieser Spieler, ist auch im Hinblick auf den Namen, die ich dir präsentieren werde, nächstes Jahr nur noch 2 Punkte erwischt oder aus der Liga verschwimmt. Aber das heißt, dass der Spieler definitiv nicht mehr an seine Stärke anknüpfen kann, wie wir sie doch gewohnt sind. Ja, also ich glaube auch, es geht nicht darum, jetzt nochmal draufzutreten auf die Leute, die ohnehin schon im Spätherbst ihrer Karriere sind, sondern eher auf die, die vielleicht, sagen wir mal, mindestens in den letzten 2 Jahren noch absolute Top-Leistung gebracht haben und wo wir aber jetzt davon ausgehen, dass sie das A nie wieder erreichen werden und vielmehr noch, dass es echt dramatisch nach unten gehen wird. Ich glaube, du hast ein paar mehr als ich. Soll ich mal vielleicht anfangen mit meinem ersten Pick? Sehr gerne. Gut. Dann nehme ich Damari Carroll. Und zwar, oh ja, definitiv. Und zwar glaube ich... Er stürzt auf jeden Fall runter. Ja, also er war Teil des 60-Siegeteams der Atlanta Hawks, was noch gar nicht so lange her ist. Da haben wir ja letztes Mal auch so, als wir über die Kräfteverhältnisse in der NBA gesprochen haben, drüber gesprochen. Er ist dann für, ja, schon so ein semi-spektakuläres Signing oder eins der spektakuläreren Signings der Toronto Raptors dann vor 2 Jahren darüber gegangen, hat dann ein bisschen mit Verletzungspech zu kämpfen. Jetzt ist er eine Zeit lang schon wieder gesund, war eigentlich eingekauft worden als der perfekte 3&D-Spieler, vielleicht sogar einer der besten der Liga, was das angeht, und hat aber auch jetzt im fitten Zustand nie wieder daran anknüpfen können. Mehr noch, eigentlich ist er zu einer echten Schwachstelle in dem Contender-Team der Raptors geworden, meiner Meinung nach. Und ich glaube, da wird er auch nicht mehr hinkommen. Ja, und auch jemand, der Leute wie Norman Powell zum Beispiel blockiert. Ich werde jetzt bewusst nicht Terrence Ross nennen, weil ich Terrence Ross Voodoo-Puppe hier in meinem Schrank habe. Aber ich gebe dir absolut recht. Er ist, glaube ich, auch, was das Mindset noch betrifft, so ein bisschen in seinen Atlanta-Tagen zurück, dass er denkt, er könnte dann wichtige Schüsse nehmen und treffen. Ich glaube, da ist so ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit nicht auf einer Höhe. Ja. Gebe ich dir absolut recht. Ist vielleicht dann auch so ein Spieler, der anders jetzt als die Leute, die ich dir präsentieren werde, schon mehr oder minder ja bekannt ist, dass er ein oder 2 Schritte zurückgenommen hat, nach seiner Meniskusverletzung da schleppend zurückkam. Ja. Ich habe jemand, da ist es doch ein bisschen mehr zu diskutieren, oder da ist ein bisschen mehr zu diskutieren. Das ist jetzt nicht unbedingt Common Knowledge. Im Gegenteil, ich würde es vielleicht sogar ein bisschen als Hot Take bezeichnen. Ich habe 2 Leute, die ich dir präsentiere, und das, ja, der eine ist Al Horford und der andere ist Blake Griffin. Und ich glaube, dass vor allem letzterer, da ist das bei einigen anderen Podcasts oder Schreiberlingen um die NBA schon aufgekommen, dass es nicht nur jetzt eben Trade-Gerüchte gibt, sondern auch die Frage aufgeworfen wird, hey, ist es vielleicht jetzt eine oder zwei Knieverletzungen zu viel gewesen für Blake Griffin? Man hat gesehen, dass die Athletik durchaus geschwunden ist. Das hat jetzt nicht unbedingt zu tun, dass er cleverer geworden ist. Ja, teilweise sieht es so aus, als hätte er Probleme zu danken oder müsste sich wesentlich mehr mühen, was für so einen Ausnahmeathleten wie ihn, als er in die Liga kam, natürlich sehr verwunderlich ist. Und wenngleich er sein Spiel erfolgreich umgestellt hat, Stichwort Jumper, Playmaking, Assists etc., ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, dass in der Liga die Rim Protection enorm groß schreibt, eher einen Schritt zurück gemacht hat in der Athletik. Ja, finde ich interessant, weil das ist tatsächlich ein Name, der eigentlich immer noch auf den Werbebillboards überall proklamiert wird. Also bei Blake Griffin, was mir tatsächlich auch so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass er unheimlich ungern in den Post geht mittlerweile. Und ich glaube, das liegt daran, dass er eben sich nicht richtig traut. Und wenn du deinem Körper nicht traust und Angst vor Verletzungen hast, dann ist das als Frontcourt-Spieler natürlich denkbar ungünstig. Was seine Karriere dementsprechend vielleicht retten könnte oder auch nochmal auf ein anderes Level heben könnte, wäre, wenn er sich ein Stück weit anpassen würde oder sein Spiel anpassen könnte, ne? Also so ein Vierer sein könnte wie Melo zum Beispiel, der dann irgendwann gar nicht mehr in den Post geht, sondern eher von draußen schießt und da eine Waffe werden kann. Oder, wenn wir jetzt mal von der Athletik ausgehen, wenn mir der einfällt, zum Beispiel Vince Carter, der am Anfang seiner Karriere auch der absolute Highflyer war und vielleicht wie kaum ein anderer sein Spiel umgestellt hat und dann zu einer absoluten Dreiermaschine geworden ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das Blake Griffin zutraue, denn auch sein Jumper, den er besser trifft als am Anfang, der sieht irgendwie immer noch ziemlich unrund aus, und so ein richtiges Vertrauen, dass dieser Jumper jetzt seine Karriere tragen soll, habe ich nicht so richtig. Ja, ich meine, rein jetzt, was die normalen Zahlen betrifft und auch tatsächlich, was so den Großteil der Advanced Metrics dann eben betrifft, ist es noch ein Spieler auf höchstem Niveau. Wie ich schon eingangs sagte, ich sage jetzt nicht, dass er nächstes Jahr nur noch fünf Punkte auflegt, aber ich glaube, dass da vielleicht der Zenit erreicht ist und dass man ein bisschen beachten muss, dass er jetzt abbaut, anders eingesetzt wird, dass sein Spiel nicht so gut aged, also nicht so gut altert, wie bei anderen Spielern. Und das ist vielleicht auch bei Al Horford der Fall. Ich würde sagen, dass das nochmal eine andere Geschichte ist. Es ist vielleicht sogar noch eher ein Hot Take. Auf den ersten Blick sind dessen Nummer natürlich nicht so flashy wie die von Blake Griffin. Auf den zweiten Blick ist aber dessen Leistung nochmal ein bisschen konstanter. Natürlich, was insbesondere die defensive Seite des Feldes betrifft, ist er noch sehr, sehr gut. Ich habe eher offensiv ein bisschen Probleme, dass er zwei Schritte zurückgenommen hat, zwei Freiwürfe pro Spiel, er nimmt 4,5 Dreier pro Spiel. Das zeigt so ein bisschen in seiner Saison, wo er jetzt 30 Jahre alt ist, hat einen frischen Vertrag bekommen, dass ich glaube, dass das jetzt eher bergab geht. Wie gesagt, nochmals, ich glaube nicht, dass das heißt, dass er einen steilen Schritt macht, aber ich glaube, dass er so sich langsam festkrallen muss an der Klippe, um eben nicht deutlich finde ich super interessant, weil ihn hätte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ich überlege gerade für mich, aber dafür habe ich ihm jetzt zu wenig zuguckt. Er war auch schon ein paar Spiele verletzt, ne? Irgendwie 7 oder 8 Spiele hat er schon nicht mitgemacht oder vielleicht sogar noch ein paar mehr. Ob das jetzt an dem Spielstil oder seiner Rolle bei den Boston Celtics liegt oder ob es an ihm liegt, es kann irgendwie beides sein, aber finde ich, wie gesagt, super interessant, weil ihn hätte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel gehabt, aber ja, natürlich hast du schon recht. Bei mir schwingt bei Al Horford immer so ein bisschen mit, ob dieser Max-Vertrag tatsächlich das Ding ist, was die Boston Celtics haben wollten. Wir haben damals gesagt, eigentlich ist Al Horford mehr der Türöffner, um einen großen Free Agent zu kriegen. Was dagegen sprechen würde, dass er der Türöffner ist, ist aber natürlich, dass du sagst, er ist auf dem absteigenden Ast. Das wäre natürlich so eine, das wäre schon eine mittelschwere Katastrophe, ehrlich gesagt. Ja, also viel mehr Jumpshots. Er muss natürlich weniger machen, wenn du Isaiah Thomas im Team hast, der ziemlicher Ballhawk ist. Er average 5 Assists. Letztes Jahr nur 3,2. Da hat er eben sein Spiel natürlich angepasst. Aber ich glaube auch, der Spieler ist halt 30. Al Horford ist 30, spielt fast hauptsächlich auf der 5. ist der einzige Ringbeschützer im Team, war nie für seine Athletik bekannt, aber wie gesagt, wenn du langsam auf die schlechte Seite der 30 innerhalb des Max-Vertrages dann zukommst, ist es, glaube ich, nicht unbedingt das beste Zeichen. Nochmals, keine Alarmglocken oder sowas, aber ich glaube, ich würde jetzt einfach mal behaupten, kann man auch als Hot-Tag deklarieren, den besten Al Horford haben wir schon gesehen. Krass. Ja, mein zweiter Spieler, muss ich sagen, ist da weniger überraschend. Das wäre nämlich Monte Ellis. Ich glaube fast, den haben wir schon mal genannt sogar. Mir ist das jetzt bei ein, zwei Indiana-Spielen aufgefallen, die ich gesehen habe, dass er also fast eigentlich gar keine Rolle mehr spielt und auch schon darüber hinaus noch, ob vielleicht in einem Contender-Team überhaupt noch Platz in der Rotation für ihn ist in den nächsten ein, zwei Jahren, weiß ich gar nicht. Du wirst dich noch viel besser dran erinnern, aber ich mag diesen Monte Ellis, der gerade was so dieses Klatschgehen angeht und auch in den Playoffs in Dallas da irgendwie das Spiel an sich reißen konnte, das auch alles noch nicht so lange her. Lass das auch 2 Jahre irgendwie gewesen sein. Und ich finde, dieser Leistungsabfall, der ist schon echt, also fast beispiellos. Ja, das stimmt. Es ist halt wirklich ein ganz anderer Spielstil, den er hat. Und es gibt sicherlich nur eine Handvoll Teams in der Liga, die ihn absorbieren können mit seinem Spielstil. Wenn du jemand hast, der einen Spieler in seinem Team hast, der balldominant ist, wenn du Leute hast, die nicht genug Spacing bringen, dann ist das im Prinzip schon der Tod, Monta Ellis dann auch noch in deinem Kader zu haben. Du brauchst eine bestimmte Konstellation an Talent, um ihn effektiv aufspielen zu lassen. Ich bin immer noch der Meinung, dass man ihn durchaus von der Bank kommt, eben benutzen kann, so ein bisschen analog wie die Derek Favors in der Liga, die dann eben gegen die zweite Garde spielen und für das Team kreieren, sei es durch Scoring oder sei es eben durch Playmaking. Ich glaube, dass er das durchaus noch bringen kann, aber neben Jeff Teague und oder George Hill oder Paul George zu spielen, das passt eigentlich nicht. Das hätte man sich aber auch in Indiana vorher denken können. Ja, krass. Also, ich muss tatsächlich über diese Al Horford-Sache noch ein bisschen nachdenken. Finde ich super, auch mal so jemanden reinzuwerfen, der vielleicht nicht so ganz offensichtlich ist. Da fuchse ich mich auf jeden Fall auch nochmal rein. Ja, ich glaube, dann haben wir ein paar Spieler genannt. Wenn euch einer einfällt, wie immer, das brauchen wir eigentlich nicht zu erwähnen, aber kloppt's uns unter unsere Facebook-Postings oder auf Twitter, wenn ihr sagt, hey, das ist eigentlich auch jemand, über den man mal nachdenken könnte. Sowieso gerne. Wenn du jetzt nicht noch jemanden hast, dann würde ich mit dir gerne kurz über das All-Star-Game und speziell das Voting sprechen. Nur mal 5 Minuten, und zwar hat sich das Voting in diesem Jahr schon grundlegend zu denen der letzten Jahre verändert. Und zwar wird die Starting Five nun nicht mehr nur von den Fans weltweit gewählt, sondern eben zu 50% nur noch von den Fans, zu 25% von den Spielern und zu 25% von Media Members, von Reportern, von Journalisten. Ich würde vielleicht mal kurz damit anfangen, dich zu fragen, ganz grundlegend, welchen Stellenwert in der Karriere eines Spielers das All-Star Game haben sollte, im Hinblick darauf, dass es ja in den, sag ich mal, hinterher, wenn es um den Lebenslauf geht und man so die Sachen vorliest, die der Spieler erreicht hat, dass das All-Star-Game gerade in der Hall of Fame dann immer wieder genannt wird. Findest du das gut oder nimmt das einen zu hohen Stellenwert ein oder genau richtig? Das führt so ein bisschen dann darauf, was ich dann zu dem Voting gleich noch besprechen möchte. Also ich glaube, wir haben eine recht ähnliche Auffassung vom All-Star-Game. Und zwar sehen wir das All-Star-Game einfach als Show- und Marketingaktivität von Seiten der Liga, aber auch von den Spielern für die Spieler. Man sieht das häufig, es gibt All-Star-Partys untereinander, die South Beach Friends sitzen in der ersten Reihe und jeder hat ein paar neue Goldketten und alles ist super. Ich glaube, das hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, gerade innerhalb der Spielergemeinschaft, dass man eben sich als All-Star bezeichnet und da dann auch viel Renommee drüber kommt. Ich glaube auch, dass das nach wie vor allem von Seiten von so ein bisschen mehr Oldschool oder oberflächlichen Medien-Membern dann eben als Referenz gezogen wird, ob ein Spieler gut ist oder nicht. Insofern hilft es natürlich, die eigene Marke dann irgendwie weiterzuentwickeln. Mhm. Ich glaube, dass das All-Star-Spiel aus den Köpfen der GMs gehen sollte. Ich glaube, das sollte überhaupt gar keine Rolle spielen, was Vertragsunterschriften betrifft. Mhm. Es sollte keine Rolle für Performance-Indikatoren treffen. Es sollte auch nicht heißen, ob ein Spieler gut oder schlecht ist. Stichpunkt, ich hätte absolut kein Problem damit, dass Sasa Pachulia All-Star-Starter wird. wenn das so sein soll, dann soll das so sein. Dann spielt er 5 Minuten. Sehr schön. Schwitzt viel und das war's. Habe ich absolut kein Problem mit, weil wir haben All-NBA-Teams. Wenn da Sasa Pichulia reingewählt wird, dann würde ich tatsächlich semi-amok laufen und Briefe an die NBA schreiben. Aber da ich weiß, dass das nicht der Fall wird, bin ich damit absolut d'accord. Das ist schön, weil ich sehe das nämlich genauso auch, was diese Personalie Sasa Pichulia angeht, die jetzt immer genannt wurde, oder auch Kobe Bryant, der noch irgendwie trotz fehlender Leistung da reingewählt worden wäre oder reingewählt worden ist, Jeremy Lin, dann lassen sich ja einige nennen. Ich finde, es ist eigentlich eine ganz einfache Kiste. Das All-Star-Game ist ein Showkampf für die Fans. Alles drumherum, hast du natürlich recht, das ist auch für die Spieler. Der schöne Nebeneffekt auch ist, dass eine Woche Spielpause ist und man sich irgendwie von kleineren Blessuren auf der Hälfte der Saison erholen kann und, und. Aber in erster Linie ist es ein Showkampf für die Fans, für das Marketing, für die Außendarstellung der NBA. Und da, meiner Meinung nach, sollte auch der Fanvote am meisten zählen. Denn bei den ganzen anderen Awards und bei den wichtigen Awards, die es gibt, und die dann auch bei der Beurteilung eines Lebenslaufes von dem Spieler herangezogen werden, wie die All-NBA-Teams, wie Rookie of the Year, MVP und so weiter und so fort, da haben die Fans alle nichts zu kamellen. Es gibt nichts außer das All-Star-Game, wo die Fans überhaupt was voten dürfen. Und ich finde, wenn wir jetzt darüber sprechen, immer über Salary-Caps und über TV-Gelder und über Trikotverkäufe und bla bla bla, das wird alles aus der Kohle der Fans generiert. Und ich finde, bei einem Schaukampf wie dem All-Star-Game sollte man den Fans diesen einen Schaukampf dann auch lassen, wo sie über ihre Lieblinge abstimmen. Und das zweite Ding ist, wenn die NBA doch eine internationale Marke sein möchte und sich irgendwie außerhalb der USA-Grenzen etablieren möchte in vielen Märkten, dann finde ich es total vermessen zu sagen, 500.000 Votes für Sasa Pichulia aus Georgien, die zählen nicht. Die wollen wir nicht im All-Star-Game haben. Wenn dahinter irgendwie 250.000 Leute stehen, die gerne NBA-Basketball gucken und ihren Liebling da reinwählen und auch TV-Gelder für League Pass zahlen und auch Trikots kaufen und. Warum sind die dann weniger wert als die Votes aus Amerika von vermeintlich besser Basketball interessierten Leuten oder wie auch immer? Das finde ich totalen Quatsch. Ich sehe das nämlich genau wie du. Wenn das eine internationale Marke ist, um Gottes Willen, dann soll Sasa Pichulia starten. Und wenn die Dwayne Wade noch sehen wollen oder Carmelo oder wen auch immer, wenn die 50 sind, dann ist das eben so. Das sind aber genau die Leute, von denen auch noch die Trikots gekauft werden. Und da hat die NBA auch nichts dagegen, wenn 250.000 Leute aus Georgien sich Trikots kaufen. Also das finde ich das so, stimmt. Das finde ich echt schlecht, dann zu sagen, ja, die internationalen Votes, die sind nicht so viel wert. Und ganz ehrlich, man könnte das auch, also in einem All-Star-Game, wie du gesagt hast, würde Sasa Pichulia halt nur 5 Minuten spielen, aber es wäre eine Anerkennung der internationalen Fans gegenüber. Und wenn man sagt, naja, dann gibt's aber wieder gute Spieler, die keinen Platz haben, mein Gott, dann erweitert doch einfach die Roster um 2 Plätze jeweils mehr, wo die Coaches dann noch welche reinwählen können, und dann hat sich das auch ein bisschen relativiert, dass irgendjemand auf der Strecke geblieben ist. Böse könnte man natürlich auch sagen, ja, die NBA war da nicht so echauffiert drüber, als Yao Ming permanent mit verletzt ins All-Star-Game gewählt worden ist, weil natürlich hier zufällig der größte Markt außerhalb der NBA, außerhalb Amerikas ist. Genau. Sobald es wieder einen chinesischen Spieler in der NBA gibt, der halbwegs einen Ball halten kann, und ich zähle jetzt mal Jeremy Lin nicht dazu, weil er ja im Prinzip Amerikaner ist, dann wird er sofort einer, der die meisten Stimmen bekommen im All-Star-Voting. Was die NBA natürlich nicht gemacht hat, was mich ein bisschen überrascht, weil sie sonst immer sehr die Zeichen der Zeit kennt, sie hat vergessen, was Internet-Trolling und die Dynamik von sozialen Medien eben auf dieses Voting haben kann. Früher musstest du immer auf nba.com wählen, genau, dein Ballot ausfüllen, abschicken. Das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Du musstest 5 Spieler wählen, du konntest nicht einfach abschicken, wenn du nur für einen wählen wolltest. Denkt die NBA sich, ha, machen wir doch super transparent, damit alle per Social Media das machen können. Tja, wenn dann aber einer nur copy-pasten muss und aus Spaß gar keine Ahnung hat, wer Sasa Pichulia ist, aber einfach sagt, hey, shared das auf eurer Pinnwand, und es machen dann einfach mal 20.000, weil sie Lust haben, ein bisschen die NBA zu trollen, dann hat er eben Sasa Pichulia so viele Votes. Aber das muss die NBA eben vorher wissen. Die haben da genug schlaue Köpfe sitzen, die sowas eben antizipieren müssten. Und dann musst du halt eben auch ja, wie es so schön heißt im Englischen, you gotta walk the talk, und dann musst du eben auch Sasa Pachulia unterstützen. Ja, also das sehe ich genauso. Mir ging es auch eher darum, dass ich finde, es ist ein bisschen diskreditierend den internationalen Votern gegenüber, dass man irgendwie sagt, nö, der und der, das sehen wir nicht, der hat da nichts verloren, und obwohl der irgendwie mehr Stimmen hat als weiß ich nicht, Draymond Green oder wer auch immer, wird er dann trotzdem überhaupt nicht berücksichtigt. Das finde ich ist ein scheiß Format, und das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Man möchte an diesen Leuten Geld verdienen und möchte, dass die Basketball gucken, aber wenn sie dann sagen, hey, unseren Hometown oder Home Country Hero, den wollen wir auch da sehen, dann sagt man einfach, nee, das geht nicht. Und das finde ich irgendwie, das ist dann für eine Expansion der Liga, ist das irgendwie scheiße und auch ein doofes Zeichen irgendwie den anderen Märkten gegenüber. Ich habe dir unter der Woche einen Screenshot aus Twitter geschickt, wie tatsächlich oder wo sich Votings im Internet mittlerweile stattfinden. Vielleicht können wir den ja nochmal posten, das war ganz witzig. Aber naja, generell sind wir da, glaube ich, der gleichen Meinung. Aber nicht als Link. Nee, nicht als Link, sondern nur als Screenshot, und auch klar erkennbar, dass wir nicht die Quelle dessen sind, dass wir den sonst, nicht entdeckt sonst sagt haben. Die Basket tschö. Ja, ja, ganz genau. Nee, das machen wir natürlich nicht. Aber ja, da sind wir der gleichen Meinung. Es ist ein Showkampf, es sollte nicht zu viel zählen. Dafür haben wir andere Awards, wo Leute, die sich gut damit auskennen, auch darüber entscheiden sollten, ob ein Spieler in seinem Lebenslauf noch ein Sternchen kriegt oder nicht. Und ja, let the people be heard, auch aus Märkten, die vielleicht nicht so sexy sind. Wenn sie denn meinen, sie müssen jemanden reinwählen, dann sollen sie das doch bitte machen. Ja. So. Hashtag NBA vote Kelly Oubre. Ja. Was aber auch ganz witzig ist tatsächlich, dass die Schreibweise der Spieler, ja, die richtige Schreibweise dann auch dazu beiträgt, ne? Ja, da genommen genau. Wird. Und das ist bei Giannis natürlich der offensichtliche Fall. Das hat er sogar geschrieben, er hat gesagt, at NBA, ich hätte doppelt so viel Votes, wenn die Leute wissen müssten, wie man Namen geschrieben. Ist halt auch so. Ist wirklich so. Ich glaube wirklich, wenn es gereicht hätte, den Vornamen zu retweeten, hätte Giannis mit Sicherheit 200.000 mehr Stimmen. Hundertprozentig. Weil die Schreibweise seines Nachnamens einfach für viele eine Hürde darstellt. Aber gut. Ja, das vielleicht. Eine dazu. Einzige Sache habe ich ja. Noch. Eine Sache noch. Ja. Obwohl, das könnten wir theoretisch auch nachher machen. Denkst du nicht mal. Lass mal. Okay. Dann gehen wir rüber. Auf zu Utah. Krasse Überleitung. Für Musik in euren Ohren sorgen die Utah Jazz. Ding, ding, ding, ding. Weil Utah so bekannt ist für die Jazz-Phänomene, die dort rumlaufen. Ja. Das hat ja zu tun gehabt mit dem Wechsel der ja. Franchise dann eben nach Utah. Ich glaube, das war vorher New Orleans Jazz, wenn mich nicht alles täuscht, was wesentlich besser passt als Utah Jazz. Da spielen höchstens die Hormonen ein bisschen an der Gitarre. Die Hormonen! Hormonen, oh Gott. Geil. Freudscher Versprecher, nachdem wir über Giannis und die Porner-Promotion sprachen. 10 Frauen in der Familie spielen da vielleicht auch die Hormone verrückt. So ist nicht. Ja, führ mich jetzt aus diesem Fauxpas heraus. Jetzt musst du es machen. Fang einfach an, darüber zu reden, wie viel Spaß dieses Team macht. Ich glaube, da kommen wir relativ schnell rein. Ja, Hormone spielen tatsächlich verrückt bei mir, wenn ich über die Utah Jazz spreche. Wir haben es häufig genug erwähnt, das Trio George Hill, Gordon Hayward und Rudy Gobert. Im Prinzip kann man da fast den ganzen Kader nennen. Boris Diaw, Iso Joe, Rodney Hood. Rodney Hood, das sind alles Spieler, die ich echt super, super gerne sehe. Das Spiel ist richtig oldschool, schick, langsamster Pace in der gesamten Liga, unendlich viel Halbfeld-Basketball. Also alle die von euch, die angehende Coaches sind oder gerne ein bisschen Taktik fuchsen wollen, schaltet bitte bei Utah ein, weil die laufen nur Halbfeld. Ja. Die laufen immer Sets, jedes einzige Mal. Sogar wenn die ein Ziel bekommen, sagen die, nee, mach mal langsam, komm, wir laufen schön hier unser Downscreen-Set für George Hill. Und dementsprechend werden wir die Jungs auch ein bisschen analysieren. Sehr, sehr interessantes Team. Wir haben häufig davon gesprochen, ja, wenn ein Team entweder defensiv oder offensiv in den Top 15 ist, aber dafür elitär in dem anderen, dann muss man aufpassen. Und das ist eben bei den Utah Jazz absolut der Fall. Bestes Team defensiv in der gesamten Liga. Ich glaube, sie wechseln sich fast jeden Tag mit den San Antonio Spurs ab. Immer die 1 und die 2, wer gerade oben ist. Aber Kannst du dich erinnern, als, ich glaube, das ist schon anderthalb Jahre her oder so, oder vielleicht ein Jahr, als groß die Diskussion in der Liga war und dann natürlich auch bei uns im Podcast, ist denn dieser Grind-Basketball, den die Memphis Grizzlies spielen, ist der tot und ist der irgendwie für die Zukunft nicht mehr relevant und bla bla bla. Und so ein bisschen, finde ich, sind die Utah Jazz der Remix von den Memphis Grizzlies. Ein junges Team, was aber auch Defense First spielt und Halbfeld-Basketball und sich nicht auf den schnellen, dreier-schießwütigen Basketball aus Golden State oder Houston und das Erfolgsmodell dort irgendwie einlässt. Und das ist schon interessant zu sehen, dass auch so ein junges Team eine Gegenbewegung in der NBA darstellen kann, finde ich. Ja, mit einem jungen Coach. Ich meine, die Sloan-Ära in Utah war wirklich die längste Coaching- Der längste Coaching-Gig in der NBA, man, über 20 Jahre, war Jerry Sloan, war das, das, der Übercharakter, ja. die Stock Alone haben die Ära sehr geprägt. Und jetzt ist es eben so eine sehr gesunde Mischung. Junge Spieler, es wird natürlich eine extrem wichtige Offseason werden mit der Free Agency von Hayward. Aber auch so ein bisschen eine Feel-Good-Story. Ich glaube, es sind einige Spieler, Derek Favors war ungewollt bei den damals noch Nets. Er wurde getradet im Darren Williams-Trade, kam dann eben zur Franchise am Salzsee. Gordon Hayward ist zwar mit Butler ins Final Four gekommen und ins College-Finale, aber war im Prinzip niemand und so ein kleiner, unathletischer White Boy, wenn ich das mal so sagen darf. Und viele Spieler, die es so ein bisschen geschafft haben, sich eine Nische zu etablieren. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach eine schöne Story. George Hill kann man eigentlich ebenso erwähnen, war der Liebling von Greg Popovich in San Antonio, bis er dann am Draft Day für Kawhi getradet worden ist. Sicherlich ein Trade, der recht einseitig bewertet wird. Dennoch, George Hill, wahrscheinlich kann ich ihn den besten Rollenspieler in der NBA nennen. Ich würde sogar vielleicht so weit gehen, ihn den most underrated player in der NBA der letzten 5 Jahre oder so zu nennen. Spieler, die unheimlich wichtig für ihr Team sind und auch wirklich eigentlich fast der wichtigste Spieler des Teams sind, wenn man mal von dem Spielstil ausgeht, aber nie genannt werden. Er wurde in Indiana nie genannt für den Erfolg der Indiana Pacers und er wird jetzt auch in Utah eigentlich nicht genannt. Also ich glaube schon, dass sie dort wissen, was sie an ihm haben. Das Team schon, ja. Aber ich meine jetzt Presse In den Spielstil von George Hill, wieso er eben so wichtig ist. Heutzutage sind Spieler, die sowohl am Ball als auch abseits des Balls spielen können, mit elitärer Defense absolut hochwertig. Wenn man sich Spieler anschaut wie Patrick Beverley zum Beispiel, die defensiv elitär sind, aber eben offensiv limitiert, die man nicht so gut in der Ecke stehen lassen können, die den im Prinzip zweitwichtigsten Wurf im Basketball neben dem Layup oder nach dem Layup nicht drauf haben, nämlich den Eckendreier, dann ist das sozusagen nur das halbe Paket. George Hill besitzt das gesamte Paket, du kannst ihn abseits des Balles spielen, da ist er vielleicht sogar am besten, du kannst ihm aber auch den Ball in die Hand drücken und er kann sehr, sehr gut in Pick and Roll laufen, was natürlich mit Abstand das wichtigste Set ist oder das der wichtigste Bestandteil des Halbfeldbasketballs heutzutage. Diese beiden Punkte sind eben einfach der Grund, wieso George Hill für die Teams, in denen er die letzten Jahre gespielt hat, sei es die besagten Spurs, sei es die Pacers oder sei es jetzt die Utah Jazz, so absolut unverzichtbar ist. Er kann switchen, er hat eine unglaublich gute defensive Fußarbeit, auch ist ein kräftiger Point Guard, was man auf den ersten Blick nicht unbedingt sieht. Ich habe das gesehen, als ich das Spiel gegen New York gesehen hat, wo er Porzingis geswitcht hat. Ich werde da später noch ein bisschen drüber sprechen, wenn man über die Taktik-Einzelheiten spricht, aber er muss nicht unbedingt nach dem Switch per Doppelhilfe sozusagen entlastet werden. Er kann durchaus auch mal größere Spieler ein paar Sekunden lang decken. Sehr, sehr cleverer Spieler und dementsprechend das Gesamtpaket an Liebe von unserer Seite. Ist auch wirklich so. Wir haben das vorher schon angekündigt. Es wird ein George Hill Love Fest werden. Unsere Bromance werden wir dann auch im Podcast ausführlich besprechen. Ich will jetzt nicht, also natürlich soll das jetzt nicht den Anschein haben, als ob wir ihn zum besten Spieler der NBA machen würden. Aber wenn ich jetzt überlegen würde, aus welchen, sag ich mal, 4, 5 Bestandteilen ich mir einen NBA-Spieler zusammenbauen möchte, dann ist das der erste, den du gerade gesagt hast. Irgendwie, er muss den Dreier gut treffen können, aber auch zum Korb ziehen können. Dann kann ich ihn offensiv benutzen. Viel wichtiger noch, er muss abseits des Balles spielen können, weil eigentlich hat jedes Team in der NBA mindestens einen Spieler, der nur gut ist, wenn er die ganze Zeit den Ball in der Hand hat. Das heißt, es muss mindestens einen anderen Spieler geben, der exzellent ist, wenn er den Ball nicht in der Hand hat. Die dritte Sache, ja, hast du gerade angesprochen, die Athletik, also die Größe und die Statur, um eben in der Defense switchen zu können, und dann eben das Spielverständnis, der Basketball-IQ. Und ich finde, George Hill bringt das, wie vielleicht 10, 15 andere Spieler in der NBA, also jetzt mit seiner Rolle, die Superstars vielleicht mal ausgenommen, alles mit, und deswegen ist er so wertvoll für die Utah Jazz und auch für alle anderen Teams, wo er bisher gespielt hat. Dann kommen eben noch Cuts dazu. Er ist ja ein exzellenter Screener, was für Point Guard eigentlich absolut kein Skillset sein sollte oder ist, was aber bei den Utah Jazz enorm wichtig ist, weil du so viele Loops hast, so viele Downscreens, die gesetzt werden für Rodney Hood und für Gordon Hayward. Und da ist er häufig derjenige, der dann unten vor allem auch als Decoy Action, also es gibt ja häufig Sachen, die gleichzeitig passieren. Das heißt, du hast auf beiden Seiten des Feldes, wenn at the top of the key der Point Guard steht, Aktionen, und da ist eben eher häufig der Spieler, der so ein bisschen die Ablenkung macht, sei es durch das Screen setzen und dann durch einen schnellen Cut, oder sei es, dass er dann eben zurückperdelt zur Dreierlinie in der Ecke. Das sind alles Sachen, wo die Gegenspieler absolut Acht geben müssen auf ihn, und was dann natürlich eben ein bisschen die Räume für ein Pick and Roll von Rudy Gobert oder ein Lob oder weiß ich nicht, besagten Downscreen für Gordon Hayward für einen Mitteldistanzwurf eben dann öffnen und die im Boxscore absolut nicht zu sehen sind. Ja, und jetzt haben wir schon einige andere Namen genannt. George Hill ist natürlich nicht die einzige Personalie, warum die Utah Jazz so gut dastehen. Gordon Hayward hattest du schon angesprochen, vielleicht mal kurz zwei, drei Sätze über ihn. Was ich ihm nachsage, ist vielleicht das falsche Wort. Meinst du, wenn wir die Frage haben wir schon mal gestellt, aber jetzt, wo wir uns näher mit dem Team befassen, stelle ich die nochmal, dass es reicht, Gordon Hayward als besten Spieler in deinem Team zu haben, um wirklich weit zu kommen? Oder ist er vielleicht der zweit- oder drittbeste Spieler in einem Championship-Team? Bei den Spurs, ja. Da würde ich das sogar erwähnen. Es kommt natürlich darauf an, wer deine Second Bananas wären in dem Fall. Ich weiß, wo du darauf hinaus möchtest. Er ist vielleicht jetzt nicht der Prototyp des Go-To-Guys, wenngleich diese Saison seine Clutch-Zahlen sehr gut sind, seine Percentages sehr hoch. Ja. Siebenmal an der Linie, ist ein sehr, sehr effektiver Spieler geworden, sehr schlauer Spieler. Du siehst, dass er in sich ruht, wenn er die Zone attackiert, weiß er, nehme ich den Floater, ziehe ich das Foul, so ein bisschen tatsächlich wie ein James Harden Light, wenn er in die Zone zieht. Also du weißt, er weiß genau, wie der Verteidiger reagieren wird und passt sein Spiel an. Was er dann natürlich nicht unbedingt hat, ist, dass du ihm den Ball 20 Mal fütterst und er eben, weiß ich nicht, 20, 21 Shot Attempts hat. Ja. Ich glaube, optimal ist, wenn du ihm 20 Possessions gibst, also inklusive Shooting Possessions. Das bezieht jetzt also auch Freiwürfe mit ein. Ich sage jetzt nicht, dass er 20 Mal werfen soll, sondern ich sag mal, wie es jetzt dieses Jahr ist, 15,3 Field Goal Attempts und dann eben 7 Mal an die Linie. Das ist sehr, sehr effizient. Alles, was darüber geht, glaube ich, kann er nicht unbedingt verwerten. Ich glaube, dann würden seine Statistiken und seine Effizienz enorm sinken. Das ist momentan als langsamstes Team der Liga durchaus okay. Wenn du also dementsprechend so einen langsamen Pace spielst, habe ich damit kein Problem, weil dann weniger Possessions da sind. Wenn du aber in einem anderen Team spielst, was irgendwie 20 Possessions pro Spiel mehr hat, dann wird das durchaus zu einem Problem. Ja, aber ist vielleicht das auch genau die große Stärke der Utah Jazz, dass man eben nicht diesen einen Spieler hat, der irgendwie das Spiel an sich reißt und für, sag ich mal, schon ein Drittel oder mehr als ein Drittel, 40%, wie auch immer, der Possessions verantwortlich ist, also da irgendwie was kreieren muss, sondern dass man die Last einfach auch im Scoring schon oder im Spielaufbau auf mehrere Schultern verteilt. Natürlich kann man dann wieder sagen, das haben wir doch schon mal gesehen bei den Atlanta Hawks, wenn man ohne Star spielt, dass das auch in die Hose gehen kann. Aber Andererseits sehe ich dann den Vorteil der Utah Jazz darin, dass sie halt defensiv so stark sind und in der Offensive eben die Möglichkeiten haben, auch ihr Spielermaterial perfekt zu nutzen, weil sie haben nun mal nicht den Kader für den Fast-Pace-Basketball und darüber wissen sie genau Bescheid und sind dann im Halbfeld dadurch, dass eigentlich jeder fast irgendwie in der einen oder anderen Situation Gefahr darstellen kann, sind sie dann so stark. Also über George Hill haben wir gesprochen, über Gordon Hayward jetzt auch. Ich gucke unheimlich gerne Rodney Hood zum Beispiel oder der jetzt leider lange Zeit verletzt war, aber auch Alec Burks zu, die dann auf der 2 stehen und jederzeit ein 20-Punkte-Spiel auflegen können. Da muss der Gegner muss die immer auf dem Gameplan haben. Und wenn das überhaupt nichts wird und da irgendwie schlechte Tage auf der Uhr stehen, dann hast du mit Rudy Gobert immer noch jemanden, der so einen unspektakulären DeAndre Jordan in der Offensive machen kann, also mit starken Cuts und Rollings zum Korb. Das verteilt sich einfach auf unheimlich viele Schultern und ich finde, das macht sie dann auch so stark. Deswegen ist das vielleicht gar nicht unbedingt nur die Achillesferse, dass man sagt, in Gordon Hayward, der vermeintlich der beste Spieler ist, hat man keinen richtigen Franchise-Spieler, sondern man hat es halt geschafft, viele sehr, sehr, sehr gute Rollenspieler darum herumzubauen. Alec Burks ist dann, glaube ich, übrigens. Ich glaube, dass das fände ich schade. Das fände ich schade. Ich auch. Definitiv ist ein Spieler, der sehr, sehr attraktiv ist. Ganz anders. Ich glaube, du brauchst auch einen Spieler von den Jazz, die extrem wenig Athletik haben. Jetzt bis auf Rudy Gobert brauchst du jemanden, der so ein bisschen den X-Faktor sein geben kann, der das gewisse Etwas gibt. Das war Alec Burks häufig. Der war weniger ein Shooter, sondern eher ein Intuitiv-Basketballer. Aber mit den Verletzungen, die er sich jetzt in den letzten paar Jahren dann eben geholt hat, ich weiß wirklich nicht, ob das nochmal was wird bei ihm. Generell werden wir wahrscheinlich später, was die Downside betrifft, auf die Breite des Kaders zu sprechen kommen. Da gibt es doch einige Fragezeichen. Shelvin Mack spielt viel zu viel. Dante Exum, wer ist Dante Exum wirklich? Joe Inglis mag ein cleverer Spieler sein, der dir 10 gute Minuten gibt, derzeit spielt er 20, das darf eigentlich auch nicht sein in einem guten Spielteam, was sich, sage ich jetzt einfach mal, Top 4, Top 5 in der Conference schimpfen könnte, wenn man sich nämlich jetzt auch mal das Point Differential anschaut, da sind sie wesentlich besser aufgestellt als OKC oder Memphis. Memphis ist ja notorisch dafür, immer die engen Spiele zu gewinnen. Die Win Expectancy von den Utah Jazz ist dementsprechend sogar jetzt ein Sieg unter der Win Expectancy, also sie haben underperformed, wenn man so will. Das kann man durchaus nachvollziehen mit den Verletzungen von Gordon Hayward und George Hill. Dementsprechend denke ich, dass das Team durchaus noch besser werden kann. In der zweiten Saisonhälfte oder im zweiten Saisondrittel kann ich mir vorstellen, dass man da durchaus um den vierten Platz noch mitspielen kann. Ja. Kommen wir aber vielleicht zu einem größten Fragezeichen und das ist Derek Favors für mich. Derek Favors, bevor ich gerne überleiten würde zu dir, ist sicherlich einer dieser alten Spielertypen. Derek Favors ist kein Rim Protector, Derek Favors ist ein Back-to-the-Basket-Spieler, Derek Favors braucht den Ball, Derek Favors ist ein sehr guter Post-Spieler, aber das hat eben auch Post-Spieler in sich, also ist nicht jemand, der wirklich im Ball-Movement super flott ist, er ist so ein bisschen, kann ein schwarzes Loch sein und dann ist eben auch Point per Possession demnach nicht sonderlich hoch, wenn du ihn richtig einsetzen möchtest. Was hältst du von ihm und wie siehst du seine Zukunft dieses Jahr im Team der Jazz? Ja, es könnte schon sein, dass er von seinen Spielanlagen und seinem Spielstil her zu den Jungs in der NBA gehört, die so ein bisschen outdated sind vielleicht. Also die so in dem modernen Basketball Schwierigkeiten haben, ihre Rolle zu finden. Andererseits haben wir ja auch, oder ich gerade gesagt, dass die Utah Jazz eigentlich so das Gegenbeispiel oder die Gegenentwicklung aufzeigen, dass man damit trotzdem erfolgreich sein kann. Ich würde vielleicht noch eine Sache bei Derek Favors mit reinwerfen und das ist die Verletzungsanfälligkeit. Also von der Ceiling her, auch vor ein, zwei Jahren noch gesprochen, nicht nur unbedingt jetzt in der erfolgreichen Saison, fand ich immer schon, dass er von allen Power Forwards auch der Liga irgendwie einer ist, der durchaus mit einer Breakout-Season dann ins Gespräch kommen könnte, vielleicht auf seiner Position einer der Top-Spieler zu werden. Aber immer wieder gibt es so kleinere bis größere Verletzungen, die ihn dann doch zurückwerfen und dafür ist das Ceiling dann doch nicht so hoch, dass man das vielleicht in Kauf nimmt. Wir haben gerade über Joel Embiid gesprochen, wo ich immer die Verletzungsanfälligkeit oder sein Ceiling der Verletzungsanfälligkeit vorziehen würde. Blake Griffin hatten wir auch heute erwähnt, der vielleicht auch so ein Fall ist, wo man sagt, ja, aber die Ceiling, wenn er denn dann da ist, dann ist die doch so hoch. da muss man vielleicht irgendwann in Utah eine Entscheidung treffen, ob die 2025 verpassten potenziellen Spiele, ob die Ceiling dessen gerecht wird, sage ich mal. Definitiv ein Spieler, der, wo ich sehr vorsichtig wäre, ihm jetzt sofort einen Trade unter die Nase zu setzen oder Trade-Gerüchte. Ich würde schon ein bisschen rumtelefonieren, um zu gucken, ob man da jemanden findet, der von der Bank kommt, der vielleicht ein bisschen mehr Playmaking-Abilities hat. Ich muss sagen, ich bin generell nicht abgeneigt, so einen Spielertypen im Kader zu haben, die in des Kantas dieser Liga etc., weil du jemand hast, der Punkte generieren kann. Das wird, glaube ich, häufig auch ein bisschen von den Analytics-Leuten außen vor gesehen, dass wenn du nicht effektiv bist, dass du dann direkt ein Label bekommst, dass man dich nicht gebrauchen kann. Aber letztlich, gerade in Playoff-Spielen, brauchst du Leute, die, so simpel es sich jetzt auch anhört, die Punkte generieren. Und ich glaube schon, dass Derek Favors das kann. Er ist langsam zurückgekommen von der Verletzung, aber ist ein Spieler, der für 16 und 8 durchaus gut ist. Und da kommt es jetzt eher darauf an, inwieweit er integriert werden kann. Mhm. Das Problem ist, wenn du ihn zeitgleich mit Rudy Gobert spielst, fehlt definitiv das Spacing. Ja. Also auch wenn du sogar dann Hayward, Hill und Hood spielst, senken die Postverteidiger dann einfach so sehr ab und helfen so viel bei eben einer Penetration in die Zone. Ich habe jetzt nach einem anderen Wort gesucht, weil ich wusste, dass du schmunzelst in Düsseldorf. Das habe ich tatsächlich. deshalb das langgezogene aber Derek Favors kann nicht zeitgleich mit Rudy Gobert spielen, das ist nicht das beste Line-Up, das hat glaube ich auch Quinn Snyder gesehen, der jetzt Trey Lyles sehr viel häufiger spielen lässt, der wesentlich besser ist im Hinblick auf den Jumpshot und auch den Dreier. Ich glaube, dass er einen sechsten Mann geben kann dieses Jahr, dann wird man sehen müssen, inwieweit man das reevaluiert und jemand anders an Bord nimmt. Würde vielleicht noch einen Satz dazu sagen wollen, was eigentlich so eine gute Defense ausmacht. Also was führt eigentlich dazu, dass man Platz 1 oder Platz 2 immer im Wechsel mit den San Antonio Spurs, die das ja recht ähnlich machen, auch von der Spielanlage vielleicht sogar recht ähnlich machen wie die Utah Jazz. Was führt eigentlich dazu, dass man so hoch in der NBA als bestes Verteidigungsteam gerankt ist? Wenn wir uns die Stats von den Utah Jazz mal angucken, dann stechen für mich zwei Werte besonders heraus. Das ist einmal, dass gegen sie die wenigsten Assists generiert werden und dadurch oder bedingt dadurch die schlechteste Field Goal Percentage beim Gegner. Die Utah Jazz, ich habe mir das Spiel heute Morgen, als ich aufgestanden bin, gegen die Orlando Magic angeguckt, also zumindest viele Auszüge davon. Und die Orlando Magic sind jetzt vielleicht nicht das Paradebeispiel eines Gegners, wo man sich unheimlich anstrengen muss, den zu verteidigen. Dennoch, was die Utah Jazz machen, ist die Passwege so exzellent zustellen, dass Spieler gezwungen werden, ins One-on-One zu driften und dadurch automatisch, da der Ball eben beim Gegner nicht so rund laufen kann, automatisch schlechtere Wurfquoten haben. Und ich glaube, das führt eben dann auch dazu, dass mit ein großer Grund, warum sie eben so eine Top-Defense in der NBA spielen. Das ist vielleicht nicht so sehr nur die Mann-gegen-Mann-Verteidigung, sondern vor allem die Teamverteidigung, dass man es eben schafft, den Gegner bei wenigen Assists zu halten und dadurch viele 1-gegen-1-Situationen kreiert, wo es einfacher ist, den Gegner zu verteidigen, als wenn der Ball gegen dich gut läuft. Und 1-1 möchte niemand unbedingt ganz gerne gegen George Hill spielen. Das hat unter anderem letztes Jahr die Creme de la Creme der Point Guards im Westen und ich glaube auch einmal irgendwie Kyle Lowry gesehen, der dann nach dem Spiel gesagt hat, ich glaube, er ist irgendwie, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube irgendwie 7 von 22 gewesen und hat gesagt, ich bin heilfroh, dass ich den Jungen dieses Jahr nicht noch einmal sehen muss. Ja. Weil das ist wirklich dann sehr schwierig, wenn du so starke Individualdefender hast und im Teamkonzept gut verteidigst oder überdurchschnittlich gut bis elitär, dann kommen eben diese Zahlen zustande. Du musst sehr, sehr wenig switchen, das hatte ich schon erwähnt. Und hast dann natürlich auch ja wahrscheinlich den besten Rim Protector in der gesamten Liga, könnte man ja im Prinzip sagen, Rudy Gobert oder nicht, der Staffel Tower, muss sich da absolut nicht verstecken vor den DeAndre Jordans, ist super schnell auf den Beinen in der Pick-and-Roll-Verteidigung, kann also auch sehr hoch sich zeigen, wenn ein hohes Pick-and-Roll gelaufen wird, dass er nicht absinken muss so sehr, weil er mit seiner enormen Spannweite dann eben auch sehr viel Boden wieder gut machen kann, das ist wirklich schon erstaunlich. Nur die Matchups beziehungsweise die Lineups besser, müssten sehr, sehr carefully dann eben zusammenklabaustert werden, weil von der Bank dann eben absolut gar keine Athletik kommt. Wenn dann Boris Diaw, Joe Ingles und Joe Johnson mit 88 Jahren kommen, dann musst du eben sehr, sehr auf Help Defense dich verlassen und deshalb müssen Spieler wie Rudy Gobert oder dann eben auch George Hill häufiger mal mit der Second Unit spielen. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Also die Bank ist wirklich, dann gehört nicht zu der Creme de la Creme, auch wenn das alles gestandene Veteranen sind. Ein Punkt noch von mir, du hast Dante Exum angesprochen, sehr hoher Pick im Draft gewesen. Wir haben damals auch schon gesagt, oder nicht nur wir, eigentlich ganz viele Leute haben damals schon gesagt, keiner weiß so richtig, weil er ja kein College-Basketball so richtig gespielt hat, kommt aus Australien in die Liga, wo jetzt tatsächlich sein richtiges Ceiling ist, dann kam eine lange Verletzung. Am Ende des Tages ist er trotzdem immer noch 21 Jahre alt und war ein sehr hoher Draft-Pick. Und glaubst du denn, obwohl das vermessen ist, das in dem Alter zu sagen, dass wir den besten Dante Exum vielleicht gar nicht mehr sehen werden? In irgendeiner Form? Also vielleicht ist es jetzt schlecht formuliert, aber dass die Ceiling eben vielleicht dann doch der siebte, achte Mann von der Bank ist? Das hieß ja, es hätte nie einen besten Exum gegeben. Ja, kann man auch so sagen. Ich habe noch keinen guten gesehen, so viel steht fest. Die Entwicklungsmöglichkeiten hat er eigentlich und hat er auch gehabt. Er hat dieses Jahr allein 16 Spiele gestartet, aufgrund der Verletzung von George Hill. Und eine positive Sache ist wohl, dass er sich zurücknimmt. Also er ruht recht stark in sich. Er ist nicht hektisch und spielt ein bisschen den Mantel runter. Da sieht man, dass er ein bisschen dieses internationale Spiel halt eben kennt, wo man nicht unbedingt immer das Visier runterklappt und dann loslegt. Aber das kann man natürlich auch ein bisschen umdrehen und sagen, er ist halt undecisive und zögert halt ein bisschen zu viel. Ich muss sagen, ich habe zu wenig von den Jazz gesehen über die letzten 3 Jahre, muss man ja sagen. Letztes Jahr hatte das Feld ja nicht gesehen, um das wirklich zu beurteilen können. Aber ich kann definitiv sagen, dass er bestenfalls, glaube ich, ein unterdurchschnittlicher Starter werden wird. Ja, das ist echt seine Ceiling. Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht mir stundenlange Analytics über Dante Exum auf YouTube oder sonst wo angeguckt. Aber was doch aufgefallen ist, wenn man ihn mal gesehen hat, finde ich, er ist weder, also die Point Guard Rolle, die ja ganz unterschiedlich in der Liga interpretiert wird. Zum einen hast du Leute wie George Hill oder Chris Paul, die den Floor General machen, sehr stark in der Defense sind und vor allem, was die Übersicht und die Assists angeht, absolut top-notch irgendwie in der Liga sind. Und zum anderen hast du halt Scorer. Und er ist irgendwie keins von beiden. Und da denke ich schon, dann wird's schwierig irgendwie auf, weiß ich nicht, über 10, 15 Jahre NBA-Karriere hinweg, da in den Teams wirklich einen sinnvollen Platz in der Rotation zu finden. Momentan ist das auch nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, man ist froh, dass man eben ihn vielleicht von der Bank bringen kann, aber Shevin Mack hat ihm ein bisschen den Rang abgelaufen in den letzten Wochen und Shevin Mack ist und bleibt Shevin Mack. Das kann man nicht drum herum reden. Das ist nicht sonderlich gut, was sie da irgendwie haben. Aber gut, der Junge kann sich ja noch ein bisschen zeigen. Man hat im Prinzip Raul Neto, Shevin Mack und Dante Exum. Wenn man aus den 3 Spielern einen halbwegs guten Backup machen könnte, wäre das super. Das soll der Trainingstaff und der Coachingstaff dann eben rausfinden. Joe Johnson hat sich gut eingefügt, würde ich jetzt mal sagen. Die Quoten sind jetzt nicht Sahne, aber wollen wir es mal als Veteran Leadership nehmen und Playmaking. Ich glaube schon, dass das recht wertvoll ist, eben analog auch Boris Diaw, dass man ihm einfach den Ball geben kann, er dann doch ein paar ISO-Situationen meistert. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die verglichen mit letztem Jahr doch das Team wesentlich besser macht. Ja, und zudem, also Joe Johnson, da wollen wir mal ehrlich sein, es fällt uns schwer, was gegen den All-Time-Präsidenten des 9-to-5-Clubs zu sagen, der diese Rolle wie kaum ein anderer in der Liga innehat und wahrscheinlich auch Zeit seiner Karriere nicht mehr abgeben wird. Er macht, was ihm aufgetragen wird, aber keinen einzigen Fingerzeig darüber hinaus. Ja, also definitiv 9-to-5 Hall of Fame. Ja, vielleicht sogar der GOAT, wer weiß. Trey Lyles ist ein Spieler, den ich sehr interessant finde. Muss anders jetzt als Dante Exum, macht ein bisschen zu viel, teilweise ein bisschen hektisch. 40% aus dem Feld schreiben da eine recht eindeutige Story. Aber er hat einen Dreier, er ist sneaky athletisch und ist ein Prototyp Vierer mittlerweile. Witzigerweise, vor ein paar Jahren hätte man ihn als Wiener bezeichnet, weil er nicht ganz so lang ist, ist jetzt auch nicht der stärkste Spieler, was die Kraft betrifft oder auch die Masse. Aber mittlerweile passt er sehr, sehr gut in die heutige NBA mit rein, trägt Nummer 41, ist also durchaus positiv bewertet. Sehr schön. Ja, haben wir sonst noch? Hat übrigens ein Twitter-Handle, ich sehe das gerade, das lautet @TreyMambaLions. Sneaky cocky also auch. Ja. Schön. Ja, also ich glaube, abschließend vielleicht die Utah Jazz, ein Team, was uns Spaß macht. Wir haben in den letzten Wochen viel über Teams gesprochen, wo wir sagen, da sind die ein oder anderen Fallstricke vielleicht mit dabei, die den Ausblick nicht ganz so positiv gestalten, aber die Utah Jazz, auch wenn wir immer gerne so ein bisschen an der einen oder anderen Ecke rumkritisieren, mit Sicherheit ein Team, worauf wir uns freuen können, die auch in den Playoffs die Chance haben, ein bisschen Rabatz zu machen und das vor allem jetzt nicht nur als Flug über mal eine Saison irgendwie als Überraschungsteam, sondern das hat sich abgezeichnet. Wir und alle anderen haben recht behalten, dass die Utah Jazz zu einem ernsthaften Team in der Western Conference heranreifen und das kann auch durchaus die nächsten Jahre so bleiben. Wäre ein bisschen schade, wenn wir jetzt nicht auch noch ein bisschen in ein paar Sätzen wenigstens auf die vergangene Woche sie haben die Cleveland Cavaliers geschlagen. Das war ein ziemlicher Statement-Win. Wenn man sich die Saison bislang anschaut, war eines der Probleme der Jazz so ein bisschen, dass man gegen die wirklich elitären Teams der Liga nicht gewinnen konnte. Man hat die schlechteren Teams allesamt geschlagen, wie das so ist, bei guten Teams, die dann ihre Hausaufgaben machen. Aber bislang hat es eben nicht zu einem großen Sieg gereicht und das war gegen die Cavaliers dann wohl der Fall. Und ich glaube, das war auch der 5. oder 6. Straight gegen LeBron. Mhm. Ja, ich glaube, letzte Saison gab es schon diesen Game-Winner von Gordon Hayward, oder? War das nicht letzte Saison? Ich weiß nicht mehr. Ja, genau. Also die Cleveland Cavaliers, wenn sie vielleicht einen Angstgegner haben, dann könnten das sogar die Utah Jazz sein. Hätte man vielleicht gar nicht gedacht. Dazu muss man auch immer sagen bei den Cavaliers, es war gegen die Bestbesetzung. Also sowohl von den Minuten als auch von der Rotation sind alle Großschiffe der Cavaliers da aufgelaufen. Und trotzdem scheint Gordon Hayward einer der wenigen Spieler zu sein, die sich darauf freuen, gegen LeBron zu spielen. Wer hätte das gedacht? Ganz, ganz entspannte 10 von 12 aus dem Feld. LeBron 10 von 20. Ja. Also das war absolut effektiv. Da hat er mal wieder ziemlich geballt, der Gordon Hayward. Und generell war es eine gute Woche, wenn man die Definition von Mittelmäßigkeit dieses Jahr, die Detroit Pistons mit 33 Spielern 33 Punkten eben abfrühstückt, gar nicht mal schlecht. Ja, aber wirklich abgeschlachtet, muss man wirklich sagen. Auch ein Team, was wir vielleicht nochmal besprechen werden, wenn es um die bisherigen Enttäuschungen geht. Ja, und dann angesprochen habe ich es gerade, das Spiel gegen die Orlando Magic, was ich mir jetzt noch angeguckt habe, schon relativ knapp, aber die Orlando Magic sind halt nicht in der Lage, dann nochmal eine Schippe draufzulegen, wenn es ans Ende des Spiels geht. Und das können die Utah Jazz durchaus machen mit den Spielern, die sie haben. Auch jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt der Gegner, den man schlagen... Na doch, natürlich, ein Gegner, den man schlagen muss, aber jetzt nicht irgendwie einer, an dem man sich schwer tut. Und das haben sie ganz locker und im Stile schon fast eines Veteranenteams dann runtergespielt. Yes, sir. Yes, sir. Ich glaube, wir sind durch. Wir sind mein durch. Mein Enthusiasmus schwindet. Insofern, ich möchte jetzt nicht wie letztes Mal das Team dann komplett fertig machen. Ich merke, dass der Enthusiasmus etwas schwindet, weil wir jetzt zu viel geschwärmt haben. Genug geschwärmt haben. Genau, genug geschwärmt. Wir haben beide noch kleine Off-Topic für die letzten 5 Minuten Dinger, die wir euch gerne mitgeben würden. Du hattest noch eins, Things That Make Me Smile, hast du am Anfang angekündigt. Wenn du dich noch erinnerst, was das war, dann teile es uns doch gerne mit. Ich mag Scuffles. Kleine Wortgefechte, die dann vielleicht sogar zu so ein bisschen mehr physischem Kontakt führen. Und da hatten wir eine ganz ansehnliche Geschichte diese Woche. Vielleicht sogar ein sehr interessantes Playoff-Matchup, wer weiß. Die Boston Celtics haben gegen die Washington Wizards gespielt. Und zwei Spieler, die ich sehr, sehr mag, aufgrund auch unter anderem, weil sie sehr... ja, ein Competitive Spirit haben, weil sie sehr interessiert und auf 110% immer das Spiel verfolgen, sind da ein bisschen aneinander geraten, John Wall und Jake Crowder. Ja. Und das hat mir Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das sehr cool und habe das ein bisschen zum Anlass genommen. Ich glaube, ich würde bezahlen für ein Boxing-Match oder für so ein bisschen, oder? Ja, aber da hat doch John Wall keine Chance. Nein, natürlich, das war jetzt auch ein bisschen typischer Sprech, den die Reporter dann irgendwie sagen, ja, I would pay for this oder so. Unfassbar bulky, Jake Crowder, aber das war schon recht nah dran. Also ich habe mir das ein paar Mal nachher noch auf YouTube angeschaut und die beiden haben da echt auch keinen Spaß gemacht. Ich meine, man kennt ja dieses Hold Me Back-Geschichte, wo dann manche das eher so machen, um ein bisschen tough guy zu sein. Aber ich glaube, wenn die beiden sich abends beim Kiosk treffen, dann ist das so ein bisschen wie zwei Pitbulls, die aufeinander losgehen. Lass es vielleicht ein bisschen fairer gestalten und ein Tag-Team-Match draus machen, wenn Jake Crowder noch Isaiah Thomas dazu kriegt. Vielleicht in einem Fight sogar sneaky, wuselig. Marcus Smart. Stimmt, Isaiah Thomas ist auch der Kiefer. Okay, pass auf, dann genau so. Dann kriegt er noch Marcus Smart Markeith an die Seite Morris. Und Markeith Morris als Hitzkopf genau auf der anderen Seite. Oh, scheiße. Das könnte aber richtig... Aber keine Guns, oder? Weil dann sind alle tot. Nein. Bare Knuckle Fistfight. Oh nein. Das könnte richtig Fiese abgehen. Aber ich glaube, dass Jay Crowder generell davon niemanden Halt machen würde in der gesamten Liga, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, ich glaube... Nee, mir fällt auch jetzt spontan ein Spieler ein, vor dem er vielleicht zurückschrecken würde und das wäre wie bei jedem anderen Nene. Ja, sogar mit Raumbart. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich habe noch eine andere Sache, die überhaupt gar nichts mit Basketball zu tun hat und vielleicht geht es euch ja sogar ähnlich. Ich bin nämlich ein großer Fan von Stand-Up-Comedy. Und zwar Stand-Up-Comedy eigentlich aus den USA. Warum ich jetzt, da können wir vielleicht mal eine Minute gleich drüber sprechen oder können wir direkt am Anfang machen. Ich finde, in Deutschland ist es im Comedy-Bereich immer super schwierig für mich, mir da einen Favoriten rauszusuchen. Es ist entweder sehr Kabarett-lastig und dann auch direkt sehr politisch gefärbt, was ich teilweise echt cool und smart und lustig finde auch, aber das kann ich mir selten über eine Stunde lang anhören. Oder auf der anderen Seite ist es so, in Deutschland finde ich diese Haut-drauf-Mentalität und total billig und nur auf die nächste Pointe und ausgerichtet und dann überhaupt nicht smart und das kann ich mir auch nicht lange anhören. Also da ist es bei mir irgendwie die amerikanische Comedy, die da auch eine ältere Tradition hat, was Stand-Up angeht, ist da irgendwie viel weiter vorne und der höre ich gerne zu. Da wir einen recht ähnlichen Humor haben, kann ich mir vorstellen, dass dir das auch so geht, dass du mit deutschen Comedians recht wenig anfangen kannst. Ja, ist witzig, dass du das erwähnst, weil wenn ich Comedy schaue, was wirklich extrem selten der Fall ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre es eher Kabarett und politisches Kabarett, das stimmt. Muss einem natürlich auch gefallen oder muss man sich dann auch eher hinsetzen und wirklich zuhören. Andere Leute wollen sich ja ein bisschen berieseln lassen. Da bin ich jetzt nicht der Typ für, beziehungsweise ich glaube, du kennst das schon. Einige andere Freunde dann eben auch. Ich kann absolut nichts nebenher machen. Nichts. Ich kann auch nicht mal nebenher ein Basketballspiel laufen lassen oder so. Ich muss wirklich, dann mache ich es eher gar nicht. Ich muss mich davor setzen und hundertprozentig darauf konzentrieren. Insofern kann ich schon nachvollziehen, was du da auch über Comedy sagst. Ja, und da wir, vielleicht habt ihr das gemerkt, ich bin ein großer Freund von Listen. Wir hatten die eine Liste über die Prospects, haben wir angesprochen. Dann hatten wir die Snitch-List, die wir letztens gepostet haben. Und jetzt habe ich eine kleine Liste gemacht, die ich mal so ein bisschen runterrattern würde. Für die Leute von euch, die Stand-Up-Comedy cool finden, vielleicht die ein oder andere Inspiration dabei von Sets von Stand-Up-Comedians, die mir am besten gefallen. Also, mein All-Time-Favorite ist Killing Them Softly von Dave Chappelle. Nach wie vor ist einer seiner ersten Sets gewesen, seiner Comedy Hours, was für mich, und nichts ist subjektiver als Humor, aber das ist für mich eins der besten Sets, die je gemacht worden sind. Eddie Murphy, Delirious aus den 80er Jahren, dahinter Bill Burr, wo ich das Glück hatte, ihn mit meinem Bruder im letzten Jahr live zu sehen in Deutschland, was auch immer nicht selbstverständlich ist, dass diese Hochkaräter nach Deutschland kommen. Mit You People Are All The Same, auch eins meiner absoluten Lieblingsdinger. Chris Rock, Bring the Pain, der große Louis C.K., Patrice O'Neill, leider mittlerweile verstorben, Elephant in the Room, eine der besten Comedy Hours überhaupt. Nochmal Dave Chappelle mit seinem zweiten Set, Jamie Foxx, auch recht früh in seiner Karriere, I Might Need Security, absolut grandios. Robin Williams, den die meisten nur als Schauspieler kennen, aus allen möglichen Filmen, Kinderfilmen wie Jumanji, Hook oder was weiß ich, hat eigentlich mit Stand-Up-Comedy angefangen und Live at the Met von 1986, absolut großartig. Und nochmal Bill Burr, ich habe jetzt ganz viele andere nicht genannt, Joe Rogan, Greg Giraldo, Jim Jeffries, Russell Peters, der große Richard Pryor, Jim Carrey und so weiter und so fort, Ricky Gervais, da gibt's ganz, ganz viele meiner Favorites, aber vielleicht ist der ein oder andere dabei, den ihr euch mal angucken könnt, denn glücklicherweise, auch wenn das in Deutschland im TV nicht gezeigt wird, findet ihr die fast alle auf YouTube oder mittlerweile auch auf Netflix, also große Comedians aus den USA produzieren mittlerweile für Netflix und ich poste das gerne nochmal als Liste auf Twitter, wenn da Interesse dran besteht, aber ja, wenn ihr eins davon anguckt und einen ähnlichen Humor habt wie ich, dann ist da auf jeden Fall der ein oder andere lustige Abend für euch dabei. Chris Rock, würde ich gerne mal kurz nachhaken. Ich habe immer gedacht, ist ja so ein klassischer Typ für irgendwie, weiß ich nicht, Oscar-Verleihung, Moderation etc. Ist mir immer so ein bisschen zu anstrengend, wenn du weißt, was ich meine. Gerade so die Stimme verstehen. Ist immer sehr haut drauf, so volle Kanone und immer ist halt dann auch sehr, also ja, ich weiß genau, was du Race meinst. Gefärbt, weißt du, also es ist immer so schwarz-weiß und wir Schwarzen und die Weißen und also so ein bisschen plakativ manchmal für mich. Ist jetzt nicht so, ich habe ihn nicht wirklich mal gesehen, aber wenn ich mal irgendwie 2 Minuten ihn auf der Bühne sehe, dann denke ich mir immer so, puh, also wirklich eine halbe Stunde dem Mann zuzuhören, wäre echt eine Anstrengung. Also das ist bei vielen tatsächlich so, dass ich das auch nachvollziehen kann, dass ihre Art, und das ist ja das Wichtigste bei Humor im Grunde, worüber man lacht, dass die Art einem nicht passt. Also Chris Rock ist natürlich sehr laut. Ich kann deswegen zum Beispiel Kevin Hart überhaupt nicht zuhören. Das ist für mich nur Show und ich mag auch eigentlich eher die Jungs jetzt gerade in meiner Liste, sind die meisten dabei, die so etwas zurückgenommener agieren und eben nicht so auf den Show-Effekt setzen. Die ersten Sachen von Jim Carrey zum Beispiel kann ich mir auch super schwierig angucken, weil das eben nur dieses super alberne ist. Ja, also ich mag eigentlich auch eher die leiseren Töne lieber als so die ganz lauten, aber trotzdem Bring the Pain von Chris Rock ist, finde ich, eins der großartigsten Sets, die jemand mal gemacht hat. Na, stark. Aber naja, wie gesagt, das ist alles total subjektiv. Wenn ihr Lust habt, guckt euch das ein oder andere an und lustig wird's auf jeden Fall. Vielleicht noch dazu eine Sache. Die meisten der Comedians tatsächlich haben ihren Ursprung auch bei Saturday Night Live. Das wird vielleicht mehreren Leuten von euch ein Begriff sein. In Deutschland gab es das mal früher für die Älteren unter euch, the RTL Samstagnacht. Harald Schmidt. Wer sich daran erinnert, ja genau. Oder dann auch mit so dieses Nightlife-Comedy generell mit Harald Schmidt, was dann, was auch absolut, also er gehört natürlich auch zu absolut einem meiner größten aber, bisschen Copycat aber auch halt, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Da hatte sich sehr viel abgesucht von den Amerikanern. Ja, total. Nein, total. Also das ist natürlich alles, wenn du so willst, auf den Grandmaster des Late Night Talks auf David Letterman zum Beispiel auch mit zurückzuführen, der auch zum Beispiel für jetzt jüngere deutsche Satiriker wie Jan Böhmermann das absolute Vorbild nach wie vor ist. Aber ich glaube, was so so Sketche angeht und was auch dann so Teile von Stand-Up-Comedy angeht, ist Saturday Night Live eine absolute Institution in den USA und ja, ich habe jetzt erfahren, dass Dave Chappelle mein All-Time-Favorite Dave Chappelle nach langer Pause, viele von euch kennen vielleicht die Show, wieder zurückkommen wird mit dem Netflix-Special und da freue ich mich riesig drauf. So, das war's jetzt aber auch für die nämlich keinen Bock auf Stand-Up-Comedy haben, will ich euch gar nicht mehr lange langweilen jetzt. Eine Sache, die mir oder uns am Herzen liegt, ist noch, wir sagen das häufig und ein Grund, wieso wir es häufig sagen, ist, weil wir es wirklich so meinen. Wir freuen uns über euer Feedback. Jedes Mal, jede Nachricht wird von unserer Sekretärin liebevoll aufbereitet und weitergeleitet. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Also wann auch immer wir eure Nachrichten empfangen, auf jedem Kanal, freuen wir uns echt darüber, sei es Kritik oder Anmerkungen oder einfach nur ein Dankeschön. Ihr wisst, wir machen das komplett in unserer Freizeit, ohne jegliche monetären Input und sonstiges. Insofern sind das wirklich Sachen, wo wir mal schmunzeln, und ich dachte, es wäre nur mal fair, euch einen kleinen Shoutout zu geben. Also lese ich jetzt einfach mal ein paar Namen vor, die uns in letzter Zeit geschrieben haben, mit selbigem: Laurin Geschwendner, Sam Capitano, Dennis Lübke, Sepp Schuh, Max Keutger, Andreas Greuel, Michael Schneider, Lundo Santos, Lukas Görlix, Stefan Hess und Johannes Schön, Marcel Grote und Daniel Fuchs. Vielen, vielen Dank. Ihr seid, habt in den letzten anderthalb Monaten uns mal geschrieben, mal mehr, mal weniger, und wir haben uns wirklich über alles von euch gefreut. Yep. Big up, auf jeden Fall. Ja, und letzter Take von mir vielleicht, fleißig, das promoten wir nicht auf Mixcloud und auf der Webseite so stark, aber die langjährigen Hörer werden, oder langjährigen muss man dafür gar nicht sein, die Intensivhörer werden wissen, dass wir Memory Lane auf den Weg gebracht haben, eine, abseits unserer normalen Podcasts, eine Serie, wo wir auf Sachen aus der Vergangenheit zurückblicken, und da haben wir aktuell eine Folge draußen über Hakeem Olajuwon. Kriegt ihr über eure Android oder Handys oder iPhone oder wie auch immer ganz normal in euren Feed, und auch da gilt natürlich das Gleiche, wenn da Wünsche bestehen, welche Persönlichkeit aus der Vergangenheit wir uns mal näher angucken sollen, immer her damit. So, du gehst jetzt Football gucken, ich gehe jetzt gleich zum Sport, guck dann heute Abend ein bisschen Green Bay gegen die Dallas Cowboys und das frühe Spiel der Knicks gegen Toronto, obwohl ich mich wahrscheinlich da schon drauf einstellen kann, dass es wieder eine ordentliche Tracht Prügel gibt. Aber wie auch immer, dann macht euch eine gute Woche. Wir hören uns dann unter der Woche mit Memory Lane irgendwie, irgendwann, wisst ihr schon, und am Wochenende wieder mit dem normalen NBA-Wahnsinn. From downtown. Reingehauen. All my heroes are going down. Arnold Schwarzenegger, another great man. Another great man. Taken down by that gold-digging whore of a maid he's got. And I'm not saying he's not a piece of shit for doing what he did. It was a piece of shit move. But how come only he got chastised? What about the maid? Why was she called the maid that entire story? She was never called a whore, ever. Just boggled my mind. She knew his wife, first name basis, played with their kids, fucked her husband in their own goddamn bed. That's right down the checklist. First ballot Hall of Fame whore, right there. Never. Why do you think she hooked up with him? Because of that 1987 flat top he's still rocking? The giant space between his teeth I could put this mic cord through? Or do you think maybe it's all that kindergarten cop money laying around the goddamn bedroom? No, it's awful. It's a horrific thing to see as a guy, watching guys go through that shit, you know? And then there's no sort of examination of it. They just go, he's an idiot. Hey, stupid. That guy's stupid. If that guy's stupid, what the fuck am I? Right? Does it even make sense? Why would you do that? Why would you accomplish all that and then fuck it up? Hooking up with one of the ugliest human beings I've ever seen in my life. Not saying I'm a prize. I'm just saying, you know? It's got to be something beyond that, right? You know what I think it is? I think it comes down to the way he talks. You know? That dude should be unloading trucks in Transylvania. That should have been the height of his success. But because he's a great man, he had the balls to move to America. Became famous for lifting weights. I lift weights, nobody gives a shit. He lifts weights, becomes super famous. Did he rest on his laurels? No, next challenge. I'm gonna become an actor, despite the fact that nobody can really understand me. Against all odds, he starts making movies. Get down, there's a bomb, get out of there. Becomes one of the biggest blockbuster stars of all time. What are you gonna do next, Arnie? I think I'm Maddie or Kennedy. There's no fucking way you can do that. Bam, he does it. Cherry on top, I'm running for governor of a state I can't even pronounce, and he wins the election. Why wouldn't this guy think he couldn't bang his maid in his own bed and get away with it? This dude has been in the zone for over 4 decades. 4 decades, nothing but net. bang a maid in my own bed? Dude, that's a layup. Are you serious? I had a hit movie with a midget. I don't even need a condom. Right? And then what happens? The smoke clears. Then all these trolls come out of the woodwork and start judging this great man. All these fatties, these fucking old guys who never got any with their jowls coming on TV. Absolutely reprehensible behavior. What kind of a public servant? His legacy is shattered. Like they have any idea what it's like to be tempted at that level, right? Like they have groupies as they waddle out to their Mercury tracer parked on the other side of a dumpster. Really? You're beating them off? This guy, he's not a great man anymore. Terminator doesn't count. Is that what the fuck you're telling me? Because he fucked Alice? Really? He's still not a great man because he did that. Then that's the whole thing's over? Anybody here think they could move to Austria, learn the language, become famous for working out, then be a movie star, then marry into their royalty and hold public office? How many lifetimes would you need? I'm on my third attempt at Rosetta Stone Spanish. All right? How can I judge these guys? I can barely handle the temptations of Facebook. I'm going to judge Tiger Woods. I golf. I don't walk off the 18th hole and there's a busload of Scandinavian women waiting to fuck my brains out. Sorry, ladies. Got to go home to the wife, right?